18 Guten Tag, Uhr, hallo. 8 Minuten und 56 Sekunden. Willkommen im Studio 1 der Berliner Union Film zu ihrer Hitparade im ZDF. Ach ja, da war ja was. Ja, ich bin der Experte für Kultur ohne Zentrum. Ich stelle die gewagte These auf, des einen Vulgarität, des anderen Lyrik. Und damit sage ich als Abel hallo und herzlich willkommen. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Hat denn einer was davon gesehen von der letzten Kultnacht im ZDF, die Hitparadennacht? Nee, heute tue ich mir das nicht mehr an. Aber ich habe auf Twitter gesagt, also früher war das ja eine von den wenigen Möglichkeiten. Man muss sich das vorstellen, es gab drei Programme und in denen gab es eine Schiene für Musik mehr oder weniger. Und das war dienstags oder donnerstags um 19.30 Uhr und das war abwechselnd Hitparade oder Disco. Und das war im Endeffekt die Möglichkeit für Minderjährige in Deutschland Musik im Fernsehen zu sehen, weil alles sonst später lief. Und ja, ich habe ein bisschen reingeguckt. Ich fand es schon erstaunlich, was für Leute da aufgetreten sind damals. So unter welchen Namen? Ja. Die Familienhausnamen, Karin und Michael Lenzmeier oder so. Echt unglaublich. Noch nie von gehört. Cindy und Bert. Nee, ja, das ist ja fast noch künstlerisch. Aber du musstest ja, also du musstest durch diese ganzen Roland Kaisers und Andy Borgs durch. Ja. Und dann war manchmal sowas dabei, was halt anders war, wie Trio. Ja? Und dann siehst du das erste Mal da und denkst dir so, was? Und danach kommt dann Marianne Rosenberg wieder oder Katja Epstein. Ja? War denn die Sendung vom kulturmarxistischen industriellen Komplex unberührend? Puh, das weiß ich jetzt nicht. Sind Genghis Khan der verlängerte Arm des Max? Ja, ich muss an Dieter Thomas Heck denken, es geht halt um die Sendung eher, ne? Und nicht um die Musiker. So, also klar, die Texte waren natürlich unterschiedlich, denke ich mal, von den Musikern, Also Genghis Khan, das wäre ja Kultursino. Der Thomas Heck, der hat schon ziemlich auf Kapitalist gemacht, so glaube ich. Auf der Handy-Tür. Ja gut, aber das war ja auch eine Zeit, wo das vollkommen, also für den, er hat schon immer eine dicke Uhr getragen und hat irgendwie raushängen lassen und so, aber das war damals ja auch vollkommen normal für jemand Erfolgreichen, dass er damit auch ein bisschen angeben wollte. Heute ist das ja alles so, alle wollen eigentlich gar nicht reich sein und dann irgendwie Steuern sparen kann. Und Minimalisten sein, die so reich sind, dass sie sich ihre Wohnung mit nichts einrichten. Guck mal, 40 Meter Raum für ein Wohnzimmer, in dem nichts steht. Nur ein Tisch. So. Aber der war teuer. Aber der war teuer, ja. Aus Mahagoni, weißt du. Ja. Und da stellst du ein Glas hin und heißt, nicht auf den Tisch. Ja, auf jeden Fall. Ruhe in Frieden, Dieter Thomas Heck. Der moderiert jetzt da oben. Aber ein anderer Mensch ist immer noch hier und Teil unserer Kulturlandschaft, wenn ich das mal so frech ausdrücken darf. Film ab. Die Anwohner Altschauerbergs haben die Nase gestrichen voll. Vor die Kamera möchte heute Vormittag niemand treten. Sie wollen dem Drachenlord nicht noch eine größere Bühne bieten. Noch zu frisch sind die Erlebnisse vom vergangenen Montag. Etwa 800 Hater stürmen in das Dorf. Eine absolute Ausnahmesituation, die jetzt sogar die Landesregierung beschäftigt. Es hat sich über die Wochen... Laut Spiegel waren es zwischen 600 und 800. Also nur so als Nebeninformation. Hinweg immer weiter zugespitzt. Einerseits diese zum Teil aus meiner Sicht wirklich unsäglichen Botschaften, die dieser Drachenlord aussendet. Umgekehrt dann natürlich auch eine genauso unerträgliche Reaktion von Leuten, die geradezu gewalttätig werden wollen. Sowas kann natürlich auch. Das ist aber jetzt schon gut gewesen. Vor allen Dingen aber dann mit dem Ton. Mit dem Ton vom Hermann über dem sich bewegenden Gesicht vom Drachenlord. Das war ziemlich lustig, fand ich. Das ist schon fast verstörend, finde ich. Das ist so Dinge, die im Internet gehören und im Internet einen festen Platz haben. Aber halt irgendwie, wenn das dann in die Mainstream-Kultur oder in die TV-Kultur reinkommt, du das einfach nur ein surreales Gefühl hast. So, der scheiß Innenminister bespricht das jetzt. Weißt du, halt cool. Jemand Wichtiges, so, also nicht, dass er scheiße ist, aber halt einfach, dass jemand mit einem hohen Amt darüber redet, das ist schon schickig. Ja, so wird das zum Politiker. Genau, mit Belastung. Das Belastung für die Dorfbevölkerung, die eigentlich weder mit dem einen, mit dem anderen irgendetwas zu tun hat, aber immer mehr darunter leiden muss. Und deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt wieder Ruhe in den Ort bekommen und vor allen Dingen die Ortsbevölkerung entsprechend schützen. Seit Jahren provoziert Rainer Winkler mit seinen Videoblogs, in denen er seine teils extremen Ansichten mit der Öffentlichkeit teilt. Das Handeln eines Einzigen, Folgen für das ganze Dorf. Gemeinde, Landratsamt und Polizei haben sich mittlerweile abgesprochen. Jetzt hat sich die Lage, denke ich, zunächst mal, wie ich hoffe, entspannt, weil dieser Drachenlord ja nun seine Sachen im Internet abgeschaltet hat. Also, ich hoffe, dass wenn das der zur Beruhigung auch in der gegnerischen. Wenn der seine Sachen abgeschaltet hat, vielleicht sollten wir dem mal eine E-Mail schreiben und fragen, ob er mal bei uns mitmachen will. Das wäre interessant. Evil. Und dann auf die darauf folgende Sendung würde ich gerne den Martin Lejeune einladen. Nee, wenn die beiden zusammen und dann müssen die sich unterhalten, das wäre sicher großartig. Oh, ja. Das ist mal irgendwie ein richtigen Anlass oder so. Ich meine, ich hätte vorhin schon gesagt, dass der Drachenlord hat ja schon so ein paar Verkaufsaktionen oder so angestartet. Kein Wunder, dass dann Leute kommen. Aber diesmal war doch gar nicht richtig Anlass, oder habe ich da was verpasst? Irgendjemand hat, glaube ich, einfach diesen Termin ausgerufen. Okay. Und hat das dann hochgeschaukelt, gehypt, Internet halt, bis sich dann genug Idioten zusammengefunden haben. Was ich halt richtig scheiße fand an der Aktion, war, dass sie mit Böllern rumgeschmissen haben und dass die Feuerwehr anrücken müsste, weil so ein, es war kein großes Feuer, aber wir wissen alle, wie trocken dieser Sommer war. Mhm. Und ich möchte überhaupt nicht die Diskussionen mir vorstellen, die wir heute hätten, wäre da irgendwie ein Hektar Wald abgebrannt und ein Haus oder so. Bei der Nummer. Stellt euch das vor. Da könnten wir wahrscheinlich nur noch irgendwie mit Ausweiskontrolle ins Internet und Klarnamen und überhaupt nur, wenn man sich wohlverhalten hat, das prüft die Amadeo-Antonio-Stiftung. Weil der Hass ist so gefährlich. Also wir können froh sein, dass das glimpflich ausgegangen ist. Nachdem jetzt gerade ja auch wieder die Kirchweih in Emskirchen ansteht, werden wir natürlich mit einer starken Polizeipräsenz alles dafür tun, dass es hier zu keinen weiteren Auseinandersetzungen kommt. Auch wenn es sich die Altschauerberger vielleicht wünschen würden. Die freie Meinungsäußerung kann dem Drachenlord niemand verbieten. Momentan streamt er vor allem live über eine Online-Plattform. Und seit etwa 2 Wochen gibt es einen neuen YouTube-Kanal, Phönix Drache. Ein Ende ist für die geplagten Anwohner deshalb wohl nicht in Sicht. Maschendrahtzaun mit dem Lord. Da war es doch genauso mit dem Maschendraht-Ding. Die haben doch am Ende ihr Haus verkauft und sind weggezogen. Also. Maschendrahtzaun. Ja, aber ich meine, ich will nicht wie ein Moralapostel klingen, aber ich habe schon öfter gesagt, dass diese ganzen, ich nenne das immer so ein bisschen despektierlich Behindertenverhöhnungsshows, wie Deutschland sucht den Superstar und so. Also, dass sie da immer diese Extremfälle rauspicken und die so richtig ausbeuten, bis sie keinen Witz mehr hergeben, so ungefähr selbst für den Gebrüht. Gut, also das, aber trifft es nicht auch ein bisschen auf uns selber zu, wenn wir uns die progressiven Shit-Videos anschauen? Ja, aber die sehen sich das ja irgendwie auch aus. Nee, da hast du schon recht. Ich habe das auch schon ein paar Mal gedacht, irgendwie so speziell DSDS oder so. Da sind ja manche Leute bei eindeutig nicht richtig zurichtungsfähig oder so. Und das kann man auch merken, wenn man da die Show macht oder so. Fand ich auch immer nicht so gut, ja. Kritikpunkt, ja. Ja, wobei dann heißt es wieder Partizipation und man will einmal verbietet Menschen dann die Teilnahme. Also weißt du, in egal welche Richtung du gehst, ist es eigentlich nicht gut. Also, ja. Nicht gut trifft auch auf dieses Thema zu. Wir hatten letzte Woche drüber gesprochen, glaube ich schon, über den Vorwurf des Missbrauchs gegen die Schauspielerin und Regisseurin Asia Argento, die einen 17-Jährigen, damals 17-Jährigen missbraucht haben soll, was nach amerikanischen Gesetzen oder kalifornischen Gesetzen halt verboten ist. Und das hier ist so die deutsche Entsprechung zu der Reaktion von Rose McGowan, die andere große Harvey Weinstein-Anklägerin neben Asia Argento, die gesagt hat, be gentle, also seid nett zu ihr, seid mitfühlend zu ihr. Das finde ich ziemlich unappetitlich, wie dann auf einmal sich das wandeln kann. Ne? Also gerade die Gehässigkeit, ich erinnere mich noch an diese Rede von Rose McGowan, wo sie ja wirklich ja, praktisch zur Revolution aufgerufen hat. Und jetzt sagt sie aber bitte, wenn das eine Frau trifft, dann seid nett zu ihr. Und das tut hier auch der Christian Buß vom Spiegel, der so schon leider diese Überschrift, ne? Also ich meine, über eine Künstlerin, für die Sexualität immer Zerstörung heißt. Na, das klingt schon so nach dem Motto total interessant, so damit beschäftigen wir uns jetzt mal und ziehen da irgendwie unser Hirn drumrum um dieses Problem, weil ich meine, über Harvey Weinstein schreibt keiner so, ne? Da, den nennt keiner einen Künstler, wo der für weiß der Himmel wie viel Sachen in der Kultur verantwortlich ist, die es ohne den nicht gegeben hätte, auch wenn er sich vielleicht nicht selber ausgedacht hat, sondern nur Geld auf den Tisch gepackt hat, aber trotzdem, ne? Also ich meine, aber trotzdem, selbst wenn du nur Geld auf den Tisch packst, ist es trotzdem eine Leistung, Sachen organisiert zu bekommen. Ja. Das heißt ja auch immer beim Steve Jobs, ah, der war gar kein so großer Erfinder. Ja, aber er hat halt den Kasten am Laufen gehalten, so indem er die verschiedenen Designer immer angeschrien hat, dass sie ihr Bestes geben sollen. Also so, ja, da soll man den Beitrag nicht kleinreden, finde ich immer so. Also. Aber das Problem ist jetzt in dem Fall, dass sie selber Gewalterfahrungen hat und daher auch nicht dann zurückschrecken konnte, oder wie verstehe ich das jetzt? Nee, das ist wohl auch, ich habe das mehr so verstanden, dass es halt für sie auch so diese künstlerische Auseinandersetzung immer mit Gewalt und Missbrauch. Sie hat gesagt, sie hat nach ihrem ersten Film irgendwie Jahre gebraucht, um zu verarbeiten, was sie den Leuten angetan hat am Set und so. Also sie hat, das ist, ja, keine Ahnung, halt so ein typischer Künstler, Schwachsinn, mit dem man sich dann irgendwie rausredet. Ja, genau, sie ist halt voll deep, ne? Und das ist total interessant. Und ja, und ich finde, also vorher habe ich das gar nicht so genau verfolgt. Sie ist ja eine von den Leuten, die diese MeToo-Kampagne eingeleitet haben, wo es vor allem um Missbrauch in Hollywood ging und Machtmissbrauch. Und sie hat ja angegeben, sie sei von Weinstein auch vergewaltigt worden. Ja. Nur jetzt habe ich mir das mal genauer angeschaut, weil dieser Fall halt auf dem Tableau ist. Da steht dann halt im Nachsatz, dass sie danach noch mehrmals freiwillig mit ihm geschlafen hat. Und dann hinterher sagt sie, ja, ich habe das gemacht, weil ich Angst hatte, sonst keine Rollen mehr zu bekommen. Frage ich mich, ist noch irgendwo ein bisschen Moral vorhanden? Ich meine, jede Nutte ist ehrlicher. Die nimmt das Geld oder nimmt es nicht. Ja, und die kann man dann auch respektieren, aber das Hin- und Herwinden, es für Geld machen, aber halt irgendwie doch nicht und sich nicht sicher sein, meine Güte, Alter. Also das ist für mich eigentlich das Groteskste, was da rauskommt. Man kann natürlich über, der Fleischhauer hat eine äußerst ungeschickte Kolumne geschrieben darüber, dass man sich als 17-Jähriger drüber freuen würde, sei mal doch mal ehrlich. Ja, und das ist halt die genau gleiche Nummer wie die Feministinnen entgegengesetzt. Ja. Wenn dieser Typ das Problem hatte danach und irgendwie depressiv wurde und seine, dann muss man ihm das halt vielleicht auch erst mal glauben. Wie war das? Man soll den Opfern von Missbrauch glauben und nicht irgendwie das in Frage stellen. Und Asia Argento hat ja gesagt, dass nie ein Missbrauch stattgefunden hat und dass sie und ihr damaliger Ex-Freund, dieser Starkoch Anthony Bourdain, der jetzt Selbstmord begangen hat vor kurzer Zeit, dass der und sie entschieden hätten, aus Mitgefühl $385.000 an den Bennett zu zahlen, damit er Ruhe gibt. Aus Mitgefühl, fast eine halbe Million Dollar. Weil man nichts getan hat. Das geht, sagt man nicht auch. Geh weg. Stinkst, sondern man sagt, nee, ich gebe ihm vielleicht. Er will 3,5 Millionen, aber vielleicht nimmt er ja 400.000. Aus Mitgefühl. Ja, die Hausnummer war schon gut, ne? Fand ich auch. Kennt ihr das nicht auch, dass ihr Geld bekommt aus Mitgefühl, weil man euch. Ich meine Güte. Ja, immerhin hat sie nichts abgebissen oder so. Ne? Wobei ich halt auch sagen muss, generell sind in solchen Situationen die Statements, die die Leute abgeben, nie wirklich zufriedenstellend. Wie oft habt ihr das schon erlebt, dass jemand halt in Verbrechen verstrickt ist und irgendwie tatsächlich ordentliche, gute Reue gezeigt wird? In der Regel gehen ja auch in den Medien auch nur die Dinger hoch, wo dann halt die Leute irgendeinen merkwürdigen Grund angeben, warum sie dies oder das gemacht haben. Genauso wie aus Mitgefühl $350.000 zahlen. Ich würde ja schon gerne mal recherchieren, ob es einen Artikel gibt, der sich mit Harvey Weinsteins Kindheit beschäftigt. Oder was hat Harvey Weinstein denn so zerbrochen, dass er sowas getan hat? So, ob es so Artikel überhaupt gibt. Ich bezweifle es. Ja, ich auch. Ich bezweifle es auch sehr stark. Ist ja auch so lustig, dass beim Breivik ist es ja auch so, dass es in der Kindheit einen Haufen Probleme gab mit Frühsexualisierung und sowas. Darüber hat man auch nicht so viel gelesen. Also, ja. Okay. Ja, das war hier wohl nochmal so eine Timeline von dieser Beziehung von der Frau Argento und dem Anthony Bourdain. Das hat der Price eingereicht, der ist aber noch nicht da. Also, ja. Also, weil ich habe das nämlich auch schon so gehört, dass es da Leute gab, die meinten, dass sie ihn quasi in den Selbstmord getrieben hat. Oh. Ich denke mal, Beziehungen sind häufig das Problem, ne? Ich denke mal, diese Timeline wird das hier wahrscheinlich auch irgendwie herausarbeiten. Aber wie gesagt, ich habe es nicht durchgelesen, Priceline nicht da. Ist mir auch zu. Oh ja, gut, aber wenn du die letzte Zeile liest, also 12. Juni 2018, Page 6, berichtet, dass der Fotograf, der einen Paparazzi-Shot von Argento und ihrem neuen Lover geknipst hat, dass der Gewissensbisse hat. Ein Bild ist kein Leben wert, hat er gesagt. Wenn dieses Bild den Selbstmord ausgelöst hat, würde mir das extrem wehtun. Also da ist klar, was hier angedeutet wird. Bitte. Fotos mit fremden Lovern. Never stick your dick in crazy, liebe Zuhörer. Ach, da ist die nächste. Also hier haben wir eine Frau. Das ist so eine unglaublich lustige Geschichte. Also lustig im Sinne von nicht lustig. Diese Frau hat also zwei Football-Player, weil das ist ja einfach, ne? Die kann man, die sind ja doof und die machen sowas. Die kann man fälschlicherweise der Vergewaltigung bezichtigen. Es kommt aber raus, es war natürlich keine Vergewaltigung, also was heißt natürlich, aber in dem Fall war es keine Vergewaltigung, sondern sie hat sich damit rausgeredet, sie habe halt das als Entschuldigung erfunden, um ihre Chancen bei einem anderen Typen zu erhalten, weil wenn der gewusst hätte, dass sie da irgendwie auf der Party mit den zwei Jungs freiwillig, dann ja, wäre da wohl nichts draus geworden. Und ja, dafür hat sie halt versucht, zwei Leute in den Knast zu bringen. Und weil sie ficken wollte, bringt sie zwei Leute in den Knast, weil sie rallig ist, interessant, so moralisch gesehen, so, du bist ein bisschen geil, deswegen so guckst du, dass zwei Leute ins Gefängnis wegen dir kommen, weil du sie falsch beschuldigst. Vor allem für eine Tat, wo du wirklich der letzte Dreck bist im Gefängnis, ne? Ja. Noch dazu. Aber dann, das Beste finde ich, und darum geht es halt in dem Artikel, ist, dass sie bei der Urteilsverkündung, nee, nicht bei der Urteilsverkündung, sondern bei der Anhörung eines Zeugen, wo er dann gesagt hat, ja, meine Football-Karriere ist im Arsch, ich bin aus der Uni geflogen, ich habe $30.000 Schulden, deswegen hat sie mit den Augen gerollt und irgendwie Grimassen gezogen. Also das finde ich doch auch das Bitterste. Da geht jemand hin und schüttet da sein Herz aus, was ihm alles Beschissenes passiert ist, nachdem sie als diejenige überführt worden ist, die da irgendwas getan hat in dem ganzen Kuddelmuddel. Und sie sitzt da und macht noch so, muss ich mir das anhören hier. Ja, kann das halt auch nachdenken, ne? Ja, wenn du dann noch nicht mal mehr schaffst, im Gericht so zu tun, als ob es dir leid tut, ist halt schon bitter. Also, ja, aber ist sie einfach so böse oder ist sie so dumm? Weil ich meine, das bringt dir ja im Gericht keine Punkte, wenn sie sowas macht. Das sieht der Richter ja auch. Oder der Ignorant vor allem, finde ich. Ja, das ist auch einfach Missachtung. Halt, ich meine, klar, es spricht gerade kein Richter oder so, aber es ist einfach, für mich ist das eine Missachtung der Regeln. Ne? Wenn man da irgendwie so tut, als müsste man Grimassen schneiden. Ah, was weiß ich, ich kenne kein englisches Recht oder amerikanisches. Ja, benimm wird vor deutschen Gerichten auch angemahnt. Also ich werde auf jeden Fall morgen Hashtag starten, Hashtag Women are Trash, ihr könnt euch schon drauf freuen, weil ich meine, der Bericht hat es ja eindeutig belegt, dass man das so mal sagen muss, damit die Diskussion irgendwie und so. Ne? Ja. Wir hatten ja letzte Woche schon kurz über das neue Polizeiaufgabengesetz in Niedersachsen gesprochen und ich habe mir jetzt hier mal dieses PDF rausgesucht, wo quasi geleakt wurde der Stand der Absprachen dazu. Also das ist alles noch überhaupt nicht final, ist ja auch noch nicht eingebracht und so, aber auf jeden Fall bin ich hier gestolpert über diesen Passus, wo man jetzt hier Wegweisung und Aufenthaltsverbot bei häuslicher Gewalt jetzt noch regeln möchte in dem Zusammenhang. Ja, und das ist, wie man hier sieht, 10 Tage, kann man den Leuten halt vorschreiben, dass sie zu bestimmten Orten nicht mehr hingehen dürfen. Und das Ganze kann auch noch verlängert werden, aber dann halt, wenn das ein Gericht dann anordnet. Ja, also es ist so, wenn man rausgenommen wird, dann sollte man sich relativ schnell auch an das Gericht wenden. Weil sonst kommt eventuell von der Gegenseite dieser Antrag und dann kann man da nichts mehr gegen machen. Das habe ich so bei den letzten Malen erfahren, wie ich das mitgekriegt habe. Also ich hatte mal so einen Kumpel hier, der so ein Problem hatte. Und ja, der Tipp dazu war halt eben, wie gesagt, sich so schnell wie möglich an das Gericht oder mindestens an den Anwalt zu wenden, ne? Wenn dann sowas passiert. Ja. Also das ist auf jeden Fall geschlechtsneutral formuliert, muss man dazu sagen. Ja. Also steht jetzt hier nicht drin der Mann oder so. Aber ja, man kann natürlich davon ausgehen, dass es nicht zu viele Frauen treffen wird. Oder es wird halt interessant zu werden. Also ich meine, das Ganze könnte auch eine positive Seite haben, sagen wir es mal so, theoretisch. Also das Gesetz ist auch nicht richtig neu sozusagen, von daher, da gibt es ja schon Erfahrungen mit. Und wenn das aus anderen Bundesländern ist, dann gibt es ja trotzdem Erfahrungen damit. Und die Erfahrungen sind eben so, dass auch wenn er anruft, er irgendwie rausgenommen wird. Ja, das ist auf jeden Fall so, wie das dieses Do-Lose-Modell eigentlich haben möchte, ne? Ja, das ist in der Regel der einfachste Weg für die Polizei, ne? Für häusliche Gewalt, worauf die Polizisten ja auch teilweise trainiert werden. In Niedersachsen gibt es ja auch so ein Programm. Bei mir in Hannover sitzen sogar im Rathaus und ja, die wollen das ja im Prinzip so, dass es dann die Frauen immer die Opfer sind und die Männer immer die Täter. Und selbst wenn die Frauen die Täter sind, dann sind die ja nur die Opfer von den Männern und deswegen die Täter geworden. Und so dreht sich das dann irgendwie hin, ja. Aber was ich auf jeden Fall gerade noch sagen wollte, dadurch, dass das halt irgendwie geschlechtsneutral formuliert ist, also ich weiß auch gar nicht, warum die Frauen das brauchen überhaupt, sowas, weil theoretisch kann man ja sagen, es gibt ja diese ganzen Schutzeinrichtungen so, dann sollen die Frauen doch einfach weggehen, wenn sie ein Problem haben. Und die Männer können das ja im Endeffekt in den meisten Bundesländern halt nicht. In Nordrhein-Westfalen wird er jetzt ein bisschen mehr machen. Der Frau Schneider von der FDP. Und aber ansonsten kann man sich da ja nur obdachlos melden, als Mann sozusagen. Ne? Aber im Gegenteil, ist es ja praktisch ein Grund dafür, diese Einrichtung als überflüssig zu bezeichnen. Ne? Wenn die Frauen ja dann in ihren geschützten privaten Wohnungen sein können, wofür brauchen sie dann Frauenhäuser sozusagen? Ja, so könnte man es auch sehen, ja. Ja. Ja, das ist nur eine vorbereitende Maßnahme in die Richtung, wie wer weiß. Ja, bin ich auf jeden Aber die Fall. Einseitigkeit, wie der das Ganze umsetzt, wird das eben echt erschreckend eigentlich. Ne? Ja, aber es ergibt sich halt nicht aus dem Gesetz. Das ist irgendwas, was halt die Implikationen sein könnten und wahrscheinlich auch sind, der Erfahrung nach, ne, wie das dann mit irgendwelchen Einflüssen, von denen wir ja wissen, wie diesem Do-Lose-Modell und so halt eben häufig passiert, aber prinzipiell, ne, wenn man sich nur den Text anguckt, könnte man sagen, naja, das ist ja nicht richtig dargestellt, weil hier steht ja nichts von Männern und Frauen. Ja, das haben sie schon geschickt gemacht. Das war von Mars. Ja. Und ich könnte auch irgendwie schwören, dass das schon älter ist, aber das Datum ist irgendwie neu, ne? Echt? Ist das schon älter? Ja, ich weiß nicht, das kam mir so bekannt vor. Aber ich hab's trotzdem. Ja, kann sein, dass sie das wieder veröffentlicht haben wegen diesem Alltag-Rassismus-Schwerpunkt. Ja, wahrscheinlich. Also, weil ich kenne das auch. Also. Musiker. Alter. Wäre schön, wenn es drüber stehen würde, wenn es halt eine Wiederaufführung ist. Aber wir müssen da auch, glaube ich, gar nicht reingucken. Ich finde halt schon die Überschrift so unsagbar scheiße. Warum muss man da einen Artikel drüber schreiben, über diese Frage? Hashtag weiße Schuld. Ja, aber wie kaputt kann man denn sein? Also, warum darf nicht jeder... Also, auf der anderen Seite gibt es doch dieses böse Ding, wie heißt das, Yellow Fever. Wenn Europäer auf Asiatinnen stehen. Das ist doch auch böse dann. Das ist auch rassistisch sogar, wird das genannt von diesen Leuten. Ja, was soll ich denn nun machen? Soll ich auf andere Ethnien stehen? Oder nur zu Hause irgendwie? Das Ding ist doch auch, dass es in den Augen von den Aktivisten gar nicht wirklich darum geht, was du machst, sondern dass du schuldig bist. Du bist schuldig, wenn du auf Frauen von einer anderen Rasse stehst, weil du exotisch irgendwie an Frauengeschmack hast. Und wenn du auf die eigene Ethnie stehst, dann bist du potenzieller ethnozentristischer Nazi. Ja, weißt du, dass alle Frauen toll finden, so zufälligst. Alle. Ja. Ist halt die grundlegende Anschuldigung, dass was mit dir nicht stimmt, so wie du bist. Also, aber auch egal, was du machst. Hauptsache nur, fühl dich schuldig darüber, so wie du bist. So. Und dann wundern sich die Leute, warum die Medien gebasht werden. Wir können alle aber eigentlich beruhigt sein. Der Autor, der wird wahrscheinlich, der hat keine hohe Lebenserwartung. Wir schauen uns einmal an, den Satz können die Zuschauer, glaube ich, nicht sehen. Mir ist die Herkunft ziemlich egal. Auch ob eine Frau beispielsweise Kopftuch trägt oder nicht, kümmert mich nicht. Das möchte ich gerne mal sehen. Wenn eine nette Frau mit Kopftuch sieht, dann spricht er die einfach mal an und schlägt dir vor, eine Beziehung anzufangen. Freue ich mich schon drauf. Also ich kann so ein einschränkendes Gefühl in der Beziehung auch nicht immerhin nachvollziehen, aber da soll jeder wieder hören, finde ich. Ja, aber ich glaube... Das ist ja auch, ich glaube nicht, dass das was ist, was man sich aussucht oder anerzieht, was man im Endeffekt jetzt, also ich kann nur für mich sprechen, was man einer Frau anziehend findet. Genau, das soll jeder halten, wie er will, weil kann das sowieso in der Regel nichts tun. Und es ist ja auch nicht so, dass irgendwie alle Frauen, die ich in meinem Leben toll gefunden habe, dass die alle gleich waren oder so. Oder dass man hätte sagen können, das ist es, was bei allen gleich ist, worauf er steht. Blödsinn. Ja. Naja, auf jeden Fall sind Männer Singles nicht unbedingt, weil sie nicht auf Frauen stehen, sondern angeblich, weil sie vor allen Dingen nicht flirten können, behauptet er. So ein griechischer Professor. Wie man sich das vorstellen kann, sind in den Kommentaren immer eine ganze Menge Gegenworte, Gegenaussagen zu lesen. Also das ist es natürlich nicht alleine. Und für mich mir fällt da immer wieder ein, dieser Spruch von den Frauen, die so dringend einen Mann brauchen, wie ein Fisch ein Fahrrad braucht oder so. Und wenn Männer Singles bleiben, einfach so, dann ist das für mich ein Zeichen davon, dass sie auch zeigen, dass sie Frauen nicht brauchen. So kommt mir das vor. Das wollte ich mal zum Besten geben, meine Interpretation sozusagen dieser Sache. Aber hier, wie gesagt, wird behauptet, dass Männer nicht flirten könnten und es dann irgendwie auch nicht täten und viele sich auch für besonders ungelungen erhalten würden, was ihre Natur angeht. Also schlecht. Das Ding ist doch auch Bachelor sein, also so ein Bachelor-Lifestyle. Es gibt doch auch was, da gibt es Aufzeichnungen, die reichen 2000 Jahre zurück, die so ein Lifestyle beschreiben. Und ich mir dann auch denke, also meine Güte. Ja, es ist wohl nur zunehmend. Es sind mittlerweile 40% der Bevölkerung irgendwie alleine oder so, alleinlebend. Das ist schon eine Menge, ne? Und das ist, glaube ich, nicht unbedingt immer so gewesen. Ja, und dass Einsamkeit natürlich auch ein bisschen die Leute komisch macht oder so, das kann man dann auch irgendwo lesen. Ja, und dass das dann auch nicht leichter wird, jemanden zu finden, wenn man ein bisschen komisch geworden ist, auch klar. Betrifft aber viele ältere Leute auch. Aber auch die Jüngeren haben es natürlich nicht leicht, in mir sich zu finden sozusagen. Und wie gesagt, ich glaube, es hat eher mit solchen Dingen, mit solchen Auseinandergelebtheiten oder auch den der Frage nach dem, wofür brauche ich das denn jetzt wirklich zu tun, als das nicht hinkriegen oder so. Man will natürlich immer noch schon hin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig im Kopf habe, aber gab es doch nicht auch über die Analyse von den Mitochondrien, die ja von der Mutter vererbt werden im Mann, die Genanalyse, dass 40% der Männer sich nicht fortpflanzen und 60% der Männer nur Kinder haben, wovon 10% über 5 Kinder haben. Ich glaube, du hast das wieder vertauscht. Ich glaube, das ist sogar umgekehrt, ja, 60% keine Kinder haben. Ja, das meine ich auch. Das war andersrum, das war noch schlimmer, auf jeden Fall. Aber ich suche das mal raus, aber das kommt mir gerade so in den Kopf. Also. Ja, keine Ahnung, vielleicht haben die früher nicht so einsam gelebt, weil sie eh nicht so lange gelebt haben. Das kann natürlich sein. Ne? Es ist dann vielleicht nicht so aufgefallen, wenn die eh nicht so alt geworden sind. Also sind so früh irgendwie auf dem Feld bei der Arbeit oder im Krieg irgendwie verschlissen worden und übrig geblieben sind dann die Väter oder so, ne? Bitte? Ich wollte gerade sagen, das ist der Krieg vor allem auch, ne? Darfst du nicht unterschätzen, weil gerade die jüngeren, also wir sind die ersten, die da eine relativ lange Zeit von verschont sind. Das darf man nicht unterbewerten, ne? Ja. Chat tut gerade noch der Ethnic Kekistani anmerken, dass in den Kommentaren zu dem Artikel, warum Männer Singles sind, bei Telepolis ziemlich viele Red Pills rumliegen. Ja, das war auf jeden Fall auch interessant gewesen und es gab wenig Gegenwehr von irgendwelchen Frauen. Einer hatte sich vorgewagt mit so einem Vorwurf von Frauen, hast du, was ist lächerlich, ne? Die Männer kommen immer wieder mit den gleichen 3 Punkten sozusagen. Frau weg, Haus weg, Kinder weg oder so, ne? In der Art. Und das ist ja auch genau das, wo man die größte Gefahr hat, dass man da irgendwie finanziell drauf löhnt und wenn sogar den Anwalt von der Frau bezahlen muss und so, Späßchen, ne? Das will ja keiner. Und das sind die wahren Gefahren, weswegen die Männer dann womöglich auch Eis ausnehmen. Nämlich, verstehe ich jedenfalls so. Feminismus verliert Bezug zur Wirklichkeit. Männer sind in den Augen von Feministinnen wahlweise Müll oder Nazis, die abgeknallt gehören. Dabei zeigen die Fakten, Männer sind deutlich häufiger Opfer von Gewalt als Frauen und keineswegs häufiger die Täter. Der Artikel hier ist sehr angenehm geschrieben. Also ich würde unseren Zuschauern das nahelegen, sich die Zeit zu nehmen, um den Artikel selber durchzulesen. Der Autor ist halt auch ein Professor, der auch ein Buch zum Thema Männer geschrieben hat. Und er hat halt hier bei der Basler Zeitung veröffentlicht und er hat einige gute Quellenangaben innerhalb des Texts. Und er hat selber ein Standardwerk geschrieben zu Männerfragen, was vom Manni übrig bleibt. Und ist Gutachter des Europarats, Professor für Soziologie und Geschlechterforschung. Sehr angenehmer Artikel. Also, ich möchte kurz einen Auszug daraus zur Aufführung bringen. Misandrie. Nun steht das Ganze inzwischen in unserem Kulturkreis auch in einer gewissen Tradition von Misandrie, Männerfeindlichkeit. Galten Männer noch bis tief in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts primär als Schöpfer der Kultur, Entdecker, Weise, Staatenlenker oder Heiler, so setzte mit dem Beginn des Feminismus in den 70er Jahren eine grundlegende Umwertung von Männlichkeit ein. Männliche Wesen werden seither vor allem vorgestellt als Zerstörer der Natur, Kriegstreiber, Gewalttäter, Kinderschänder oder in der Werbung zunehmend als Trottel und Versager. Männer sind schuld an der Finanzkrise, an den Bankenpleiten, daran, dass es beim Umweltgipfel nur harzig voranging und überhaupt an allem Übel dieser Welt. In ihrem Buch Pornografie postuliert die amerikanische Radikalfeministin Andrea Dworkin ebenso schlicht wie dezidiert: Terror strahlt aus vom Mann. Terror erleuchtet sein Wesen. Terror ist sein Lebenszweck. Ihre Landsfrau Marilyn French setzt in ihrem globalen Bestseller Frauen alle Männer gleich mit Nazis, die abgeknallt gehören. Gleichwertige Fantasien äußert auch Andrea Dworkin. Ich möchte einen Mann zu einer blutigen Masse geprügelt sehen. Das ist, wie soll man sagen, ausschlaggebend für den Feminismus. In der Regel sind bei den ganzen feministischen Thesen sind so Gedankengut, die liegen unten im Kern. Und oftmals tun Feministinnen und Feministen das halt nur ein bisschen, ja, wie soll man sagen, verschütten. Aber das, was Herr Maus gerade vorgelesen hat, ist in meinen Augen der absolute Kern des Feminismus und sämtliche Analysen. Ich wollte dazu nämlich auch noch anmerken, dass dieser Titel Feminismus verliert, also gegenwärtig, eigentlich auch ein bisschen komisch ist. Also das, was mich vor allen Dingen daran verwundert hat, weil also den Bezug zur Wirklichkeit hat diese Strömung explizit abgelehnt von Beginn an. Also, wenn ich mir schon sage, irgendwie, wir denken jetzt alles nur von Frauen aus, das ist ja, und setzen jetzt irgendwie die Brille auf, dann ist das ja schon Bezug zur Wirklichkeit verloren. Also. Ja. Ja, und auf jeden Fall ein Grund auch für Männer Single zu bleiben, wenn sie irgendwie sich wahlweise als Müll oder Nazis ja, behandeln lassen müssen. Das ist doch das, ne? Ich hätte gar nicht nur Gedanken, sondern dass sie dann auch wirklich so handeln und so reden und so. Da kriegt man ja wirklich das kalte Grausen teilweise. Naja, dementsprechend hat auch die ARD Angst bekommen um die Gender Studies. Weil ja auch in Ungarn die schon gestrichen wurden vom Kalender sozusagen, vom Unterrichtsplan der Universitäten. Ja, und der André Reisin versucht das Ganze dann zu verteidigen, ja, ein bisschen hölzern und macht im Prinzip schon am Anfang den Fehler, indem er sagt, umkämpfte Wissenschaft. Und das Problem ist ja, dass überhaupt fraglich ist, ob es Wissenschaft durchgeht, ne? Gender Studies, ob das überhaupt schon möglich ist. Und ja, es wird natürlich immer wieder die Ablehnung von oder des Studienfachs damit begründet, dass es eben rechte Auffassung wäre oder so und rückwärtsgewandt wäre und so weiter. Ja, Haben sie aber rechte irgendwie dann diesen Auffassung. auch Also. nicht da rein gewühlt in das Thema oder sie wollten oder er wollte eben auch einen entsprechenden Artikel schreiben. Da gehe ich davon aus, sein Auftraggeber, dass er auch so wollte, beziehungsweise der Artikel dann eben Willen des Auftraggebers im Endeffekt entspricht. Ja, das Ne? ist hier wieder der Faktenfinder, muss man auch dazu sagen. Also das sind Ja, Fakten, richtig. die hier gefunden werden, ne? Schön auseinandergenommen Ah. haben das nochmal die Science Files. Ne, wollte ich jetzt nicht einrechnen, den Artikel, oder er lässt sich dann nochmal auf verschiedene Punkte ein, ja, wo der Reisin eben das Ganze doch ein bisschen euphemistisch darstellt, mal mindestens. Ne? Und Also die in meinen Zuschauer waren auch, Augen die ist. ARD hat in dem Fall ausnahmsweise mal zu Kommentare zugelassen, wohl irgendwie 2 Stunden oder so, dann waren auch schon 95 Kommentare da. Und da kann man nicht sehr viele Fürsprecher finden für die Gender Studies, muss man nur sagen. Jetzt nicht Also mehr ich so richtig. würde behaupten, dass die Gender Studies es geschafft haben, eine Regenbogenkoalition, die sich aus jeglicher Richtung der Gesellschaft politisch ja, politisch speist, die halt gegen die Gender Studies sind, weil halt es vollkommener Humbug ist. Also ich die philosophisch-wissenschaftlichen Grundannahmen sind halt Schwachsinn und darauf aufbauend kommt halt nur Schwachsinn raus, der oftmals nicht in der Lage ist, die Realität auch nur annähernd ordentlich abzubilden, aber halt einen schönen, merkwürdigen, extremistischen, linksextremen Narrativ spinnen kann. Ja, es ist zu widersprüchlich und zu einseitig gleichzeitig, ne? Ja, also. Da geht keiner mehr mit oder da gehen immer weniger Leute mehr mit und ja, zu Recht auch, ne? Zu der Sache mit den Singles vorhin wollte ich nochmal gesagt haben, dass übrigens auch eine ganze Menge Frauen natürlich Single sind, ne? Also, selbst wenn die vielleicht Kinder bekommen haben, sind die dann, wenn viele Männer alleine sind, sind auch viele Frauen alleine. Da gehe ich schon von aus. Es sei denn, sie haben jetzt ihre Kinder bei sich oder so. Das kann man auch nicht als Paarbeziehung in dem Sinne da empfinden. Also, ja, da sieht es, glaube ich, eigentlich nicht besser aus. Ne? Alles für die Affen. Alles für Hey! Stream. Guten Abend. Willkommen. Hallo, Ja, Price. hallo Price. Franziska ist mal wieder da. Genau. Und die hatte ja gerade Tag der offenen Tür in ihrem Ministerium und da gab es so diverse Leute, die da irgendwie einen Stand hatten, unter anderem hier auch diese Anti-Mobbing-Profis. Die Franziska hatte ja schon angekündigt, dass sie jetzt inspiriert von dem Film Fuck You Goethe 3 irgendwie, das hat sie ja im Bundestag Eigentlich so wäre sie mit ihrem gesagt. Outfit, wäre sie die absolute Mobbing-Kandidatin in der Runde, ne? Dieses leuchtende. Und ja, keine Ahnung, das ist auf jeden Fall Geschlechterstereotype, ne? Und das führt zu Gewalt. Also ich muss immer wieder sagen, ich weiß nicht, warum die Dame möchte, dass Frauen verprügelt werden, aber scheinbar will sie das wohl unbedingt haben. Und ja, was man da, diese Abkürzung JMD, das kann man jetzt wahrscheinlich nicht lesen, das M steht für irgendwas mit Migranten. Jugendmigrationsdienste. Genau, das sind diejenigen, die da irgendwie sich gegen Mobbing stark machen müssen. Wissen, ja. Natürlich irgend so eine NGO und auch irgend so eine NGO sind diese Leute hier, irgendwas mit Das W steht auf jeden Fall für Women und. Das kenne ich. Das sind die, die den Gender Pay Day ausrichten. Das ist genau. Die Business Professional Women Germany. Genau, die sind das. Und die hatten auch ihren Stand auf dem Tag der offenen Tür vom Familienministerium aus Gründen. Also, ja. Irgendwelche Vereine, die sich dann da präsentieren dürfen. Also irgendwie Partner von unserer Politik sind. Ja, ich meine, gut, zum Pay Gap ist ja eigentlich schon alles gesagt. Ne? Also wer das noch nicht gehört hat, warum das so ein Bug ist, da gibt es sicherlich genug Quellen. Und wir haben da auch schon häufig genug drüber geredet, aber ja, für... Ich wollte noch anmerken, dass es extrem irgendwie paradox lustig ist, dass eine NGO links oben ein Logo von einem Ministerium an ihrem Stand hat. Das ja. ist doch irgendwie Thema verfehlt, Sätzen 6. Ja. Dann bin ich keine NGO, dann bin ich eine GO. Ja, aber brauchst du halt nicht demokratisch sein als Verein. Ne? Als Verein kannst du dir aussuchen, wer bei dir Mitglied wird und so. Und dann schön Agenda pushen und Geld nehmen, aber vom Staat. Zum Pay Gap, was es da als eine gute Studie gibt, die heißt die geschlechtsspezifische Lohnlücke in Deutschland, Umfang, Ursachen und Interpretation von Christina Boll und Julian S. Lepin, erschienen im Springer Verlag in der Sektion Wirtschaftsdienst, April 2015, Volume 95, Issue 4, Seite 249 bis 54. Da habt ihr's. Ja, ist mir auch letzte Tage schon empfohlen worden, stimmt. Ja, und außerdem hat die Franziska auch jetzt ganz stolz verkündet, dass man jetzt mit der Bundesregierung... Also du machst dir so die Augen auf. Erstmal ist sie ja total stolz darauf, dass jetzt der Unterhaltsvorschuss jetzt länger gezahlt wird, nämlich bis 17 Jahre. Und dass das ja so viele Leute dann da mehr mit reinbringt, was natürlich dieser Unterhaltsvorschuss halt eben bedeutet, ist im Prinzip, das Geld wird halt, soll halt eigentlich wiedergeholt werden von den Männern im Regelfall. Und mit anderen Worten, der Staat gibt quasi den Leuten mehr Garantie auf das Geld von den Männern, ohne irgendwelche Verbindlichkeiten dazu oder so, dass man irgendwas tun muss. Einfach nur als Recht sozusagen. Und dafür lässt man sich natürlich beklatschen und sagt dann aber noch irgendwie, dass ja natürlich die Männer auch, ne, die Rückholquoten, wie das dann ja heißt, die sind ja nicht so gut. Die müssen erhöht werden. Und da möchte man jetzt diesen alten, was wir letztes Jahr oder vor 2 Jahren, was glaube ich schon mal im Bundestag hatten, mit einer richtig widerlichen Debatte, diese Idee, dass man den Leuten noch den Führerschein wegnehmen könnte, das wollen sie jetzt wohl nochmal wieder rausfischen und nochmal durchpushen. Ach Gott. Und das wird wieder ganz großartig. Ich erinnere da noch daran, dass sich die Leute da quasi im Bundestag so unterhalten haben über Leute, die mit diesem Unterhalt da nicht hinterherkommen, als wären das alles irgendwelche Bonzen, die Ferrari fahren und Zigarre rauchen den ganzen Tag und sich kaputt lachen, dass sie das Geld nicht bezahlen brauchen oder so. So ist das nämlich scheinbar irgendwie in den Köpfen von unseren Politikern behaftet. Ja, was heißt für mich auch, dass da irgendwie diese Pusher hinter sitzen, wie hinter der Schwesig. Das Ding ist halt, du kannst doch nicht als Strafmaßnahme was verwenden, was die Fähigkeit der Person, Einkommen zu erwirtschaften, verringert. Dann hast du doch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es zu keiner Zahlung kommt. Ja. Und war nicht... Ist nicht diese Geschichte mit Fahrverbot schon 100 Mal durch die Arena getrieben worden und immer hieß es, das geht nicht, weil das halt, weil das rechtlich einfach bedenklich ist, so ein unabhängig irgendwie von dem, was getan wurde, einfach irgendein Gut zu belasten? So kann ja auch, dass die Strafe irgendwas damit zu tun hat, was man auch gemacht hat, so mit der Tat. Das steht ja überhaupt nicht im Zusammenhang in dem Fall. Was ist, wenn ich gar keinen Führerschein habe? Na ja gut, dann kennst du das nicht. Nee. Dann muss ich nicht zahlen, oder? Wahrscheinlich, ja. Ja, die Frage ist ja sowieso, warum man nicht nach der Ursache fragt auch. Ich meine, die Hälfte der Leute zahlen ja angeblich auch, weil es gar nicht anders geht. Ne? Also die haben gar nichts, können gar nicht über den Satz irgendwie hinauszahlen oder bis dahin Urse sollten oder so. Dann läuft das eben auf mit dem Unterhaltsvorschuss. Ja, das haben wir auch diverse Leute in den Kommentaren halt angemerkt, dass wenn jetzt quasi die ganze Familie Hartz-IV-Empfänger ist, dann zahlt der Staat alles, diese ganzen Anteile und so. Mhm. Und bei diesem Unterhaltsvorschuss muss man das dann alles wiedergeholt. Und im Endeffekt ja. Und bei uns hat eben auch die große Frage, kam ja auch letztes Mal, als wir uns darüber aufgeregt haben in den Kommentaren, warum ist das so drüber aufregen, weil wenn man schon ein Kind macht, dann ist das halt so, ja, das Hauptproblem ist aus meiner Sicht halt eben auch dieses, die Frauen suchen sich das dann irgendwie auf, welches Lebensmodell für sie jetzt gerade irgendwie gut passt und alle anderen sind dann in der Pflicht, irgendwie dem nachzukommen, ne? Also ist wohl so, dass durch Unterhalt keine staatliche Leistung ersetzt werden darf oder umgekehrt, keine staatliche Leistung den Unterhalt ersetzen darf. Und insofern ist da so eine komische rechtliche Lücke noch, das habe ich schon mal angedeutet, dass ich das auch nicht hundertprozentig verstanden habe, aber da sollte man sich dann vielleicht im Zweifelsfall nochmal erkundigen, wenn die Frau bzw. die Ex-Frau mit dem Kind auf Hartz ist und man zahlt da Unterhalt und kriegen deswegen weniger Hartz, weil du Unterhalt zahlst, dann ist das nicht richtig. Dann ist das verboten oder bzw. dann kann man das irgendwie rechtlich bekämpfen zumindest. Das ist vielleicht nochmal so ein Detail für Leute, die da drin stecken, ne? Ja, aber es gibt halt meistens keine Wahl dann halt, also zumindest von der männlichen Seite. Und deswegen, also dieses komische Framing und auch als Gerechtigkeit. Ja, was man da genau erreichen kann, weiß ich nicht wirklich. Ne? Aber es ist sicher lohnt sich damit zu informieren, wenn man da steckt, ja. Schon. Sich zu informieren ist ja immer gut. Hier heißt es zum Beispiel, die kurze Elternzeit schadet den Müttern, ja. Haben sie herausgefunden, ja. Das mit dem Informieren ist immer gut, ich weiß nicht so genau. Ich lese zurzeit viel postmodernistische Literatur und ich bin höchst verunsichert. Ist das ja noch eine Form von Information? Nein, Quatsch. Informieren ist immer gut. Ja, wie meinen Sie hier, dass wohl offensichtlich die Arbeitgeber den Frauen, die länger eine Auszeit genommen haben, wohlwollender gegenüber eingestellt sind und deswegen die bessere Chancen hätten in den Jobs ganz allgemein. Für Männer spielt das keine Rolle. Also ich kann mir das ein bisschen vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass mal wieder nur die Hälfte irgendwie erforscht wurde oder dass das vielleicht eine Studie ist, wo Leute mit besonderen Eigenschaften dann ausgestattet wurden oder dass die haben jetzt zum Beispiel so eine Bewerbungsrunde gemacht, haben irgendwie mehrere 700 fiktive Bewerbungen geschrieben und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die nicht ganz so gleich waren, wie sie behaupten. Ne? Das hatten wir ja zum Beispiel schon mal in einem Fall, wo sie dann auch Bewerbungen verschickt hatten, die angeblich gleich waren, aber dann war die Qualifikation der Bewerber eben doch nicht gleich. Ne? Also das könnte ich mir da auch noch vorstellen. Ja, eine Info hier, ne? Kurze Elternzeit schadet angeblich Müttern im Job. Ja, leider ist die Studie noch nicht veröffentlicht. Da wurden halt wieder so ein paar Details aus der Studie an die Zeitungen vorab gegeben. Da muss man mal drauf warten, bis die Studie draußen ist, was tatsächlich drin steht. Ne? Interpretationen, sage ich vorhin rausgegeben, vor allen Dingen in die Zeitung, ja. Ja, es geht um Rollenspiel, deswegen ist allen Standard-Zuhörern klar, das kommt von mir. Wir haben hier einen Kickstarter für Rainbow Dice, Pride Dice, also was man kaufen kann, um sich gut zu fühlen, weil man LGBTQ ist. P, du hast P vergessen. P. Ja, wenn du mal runterscrollen würdest, Chris, dann könnten wir sehen. Also die Rainbow Dice habe ich ja noch gedacht, Na gut, okay. Wie P. Aber dann, ach schade, da müsstest du, glaube ich, mal aus dem Archiv rausgehen. Ich bei meinem Kickstarter ist es ja nicht schlimm, da geben wir ja auch niemandem Klicks in der Art und Weise. Weil das Ding ist halt, okay, Pride Dice, in Ordnung, aber Transgender Pride Dice, Pansexual Pride Set, Asexual Pride Set, Bisexual Pride Set, Lesbian Pride Set in rosa Kicher, Non-Binary Pride Set, das ist unsichtbar, das Gender Fluid Pride Set, das Dice Set, das Agender Dice Set. Es gibt doch noch Leute mit Geschäftsideen. Ne? Und natürlich der freie Markt, das ist schon beeindruckend. Und mit Säckchen. Ja. Einfach nur mal so. Und machen die dann Kickstarter für? Die Dinger kann man für 5 Euro auf eBay kaufen. Ja, aber doch nicht, dann sind es doch nicht hier. 15 Euro für ein Set auf Pride Dice, wie gesagt, genau die gleichen. Für 5 Euro bei eBay, einfach googeln. Moment mal, ich habe letztens, wie war das? Ich glaube, ich habe 7 Sets für 5,99 gekauft. 7 Würfelsets. Natürlich einfarbige, nicht so ein aufwendiger Scheiß, aber die kann man eh nicht gut lesen und kauft einfach einfarbige Würfel opak und gut ist. Diesen ganzen Schnickschnack braucht keiner und dein irgendwie, wen du vögelst, wen du magst, und das kannst du wegen mir in deinem Charakter ausspielen und so, aber wenn mir jemand mit diesen Würfeln an den Tisch kommt, sage ich, geh weg. Entschuldigung. Also jemand, der meint, er muss das priorisieren, dass er sich jetzt da hinkommt und an meinem Spieltisch repräsentiert, den möchte ich schon gar nicht in meinem Spiel drin. Die brauchen wahrscheinlich die Würfel, um auszuwürfeln, wen sie mögen. Nee, ja, aber jetzt mal ernsthaft, genau die gleichen Würfel, wirklich. Ja, ja, den Bildern identisch gibt es schon für 10 Jahre in einem Spieleladen gearbeitet. Aber du musst sie dann auch kennen hinterher. Und dann sagt er, wisst ihr, welche Würfel ich habe? Also ich finde das überhaupt nicht gut, weil da wird wirklich einfach nur mit der LGBT-Community, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, einfach nur Kohle gemacht. Ja, genau. Dass die sich darüber nicht aufregen, das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was sie damit bewirken wollen. Aber gut. Ja gut, aber das ist ja das Schicksal von eigentlich allen so Bewegungen, ne? Dass sie irgendwann so weit kommerzialisiert werden, dass sie sich ad absurdum führen. So wie Gothic oder Punk oder irgendwas. Ja. Meinst du, Punk-Klamotten kann man nicht kaufen? Bitte? Banker-Klamotten kann man nicht kaufen, meinst du? Nein, ich meine gerade als das ist ja ausgeschlachtet worden. Ja, also, ja, genau. Das oder ist ja das, Banker-Klamotten kaufen, das ist ja das Widersinnige sozusagen. Ne? Genau. Ja. Ja, Franziska war auch auf der Gamescom, wie man hier sieht. Er hält ganz sicher den Controller fest. Und zum Schluss sagst du dann nochmal was über Jugendschutz. Ah, hervorragend. Klasse. Videospielinhalte verbieten, sodass man sich dann Patch runterladen muss. Nee, weil man von Mama nur die 16er-Version geschenkt bekommt. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn sowohl für Anbieter eine Rechtssicherheit geschaffen wird, aber vor allem auch eine Transparenz und Orientierung für Eltern. Was wir hier sehen, ist eben die ganze Internetwelt mit allen Facetten von den sozialen Medien über interaktive Spiele und all das in einer Fülle von Angebot, die so überhaupt nicht zu den Regelungen des aktuellen Jugendschutzgesetzes passt. Und hier müssen wir ran, vor allen Dingen natürlich mit denen, die Spiele machen. Das sind die Anbieter, das sind diejenigen, die Spiele auch entwickeln. Und da wollen wir ran. Wir wollen das Jugendschutzgesetz updaten. Und wir wollen es eben in die neue Zeit der Digitalisierung bringen. Das haben wir uns vorgenommen für die kommende und schon laufende Legislatur. Jugendschutz bei Computerspielen ist ja was ganz Neues. Was ganz Neues. Ja. Wo ich noch unter 18 war, da musste ich mir schon die Spiele unterm Tisch besorgen beim Gamesladen, weil die verboten waren. Ja, und dann kommt in das Gesetz rein, Video Game Search is the Neurological Trick. Wirklich, das Rad neu erfinden, oder wie? Ja, und vor allem, wie man hier sieht. Die Dame ist doch nicht so alt, dass sie das nicht auch aus ihrer Jugend kennt, ja? Also das ist doch wirklich eine riesige Verarschung. Die ist vor allem total hip. Die spielt jede Menge Spiele. Wenn man hier auch sieht, Hasskommentare im Netz sind weit verbreitet, Punkt. Ja. Wisst ihr Bescheid. Punkt. Ja, und da sagt niemand Fake News. Weißt du? Da ist es in Ordnung. So einen Satz kannst du aufstellen, ohne dass du das irgendwie wissenschaftlich nachweisen musst. Das ist ein bisschen wieder Werbung, aber, das muss relativ genug sein. Dann aber in den Medien kommt die ganze Zeit böse, böse, böse, böse Fake News. Ja, kann es sein, dass vielleicht die ganzen Hasskommentare von russischen Bots gepostet werden und dass der Putin möchte, dass unsere Meinungsfreiheit aufgegeben wird? Weißt du, sowas steht auch nicht in den Namen. Ich denke mal, dass sich das wieder auf dieses Europa-Selbstauskunft Ding irgendwie bezieht, ja, weil ich sehe nur irgendwas von, in Anführungsstrichen, häufig hier im Hintergrund, was dieses Jahr, ob das selten bedeutet oder so, keine Ahnung, aber auf jeden Fall irgendwelches, ja, hast du schon mal gehört, dass die Leute blöd waren im Internet, ja, habe ich schon mal gehört, also weit verbreitet, wir brauchen sofort Hilfe, ja, aber vor allen Dingen dieses, naja, wir müssen mit den Entwicklern. Und hier ist das ganze Internet, diesen Spruch fand ich auch so dämlich, hier ist das ganze Internet sichtbar. Also unser Jugendschutz kommt ja überhaupt nicht mit. Alter Schwede, ey, was für eine Aussage. Das wollte ich auch anmerken, dass dieser unglaublich schlichte Einleitungssatz, dass das ganze Internet in Köln auf der Gamescom sichtbar wird. So ein Franziska sollte Lyrik schreiben. Schön als Holomatrix. Ja, das ganze Internet auf jeden Fall. Wisst ihr Bescheid. Aber auf jeden Fall, hier das da oben gucken wir jetzt nicht. Caroline Kebikus hier irgendwie Pussy Terror TV ist bestimmt auch grauenvoll, aber. Oh, klick mal an. Komm schon. Klick mal an. Da kriegen wir, glaube ich, Airstrike. Bitte. Da kriegen wir. Mir geht sofort Copyright-Probleme. Da kriegen wir auf jeden Fall Copyright-Probleme. Ja, die ist eine von den ganz widerlichen Personen, was das angeht, ja. Aber das könnt ihr euch ja dann selber mal anschauen. Ich habe hier gesagt, worum es konkret geht, weil. Nein. Ich würde jetzt einfach mal reininterpretieren, dass es vielleicht um Kommentare geht oder Chats, Ingame-Chats, so nach dem Motto, hey, ich habe dich geowned, du Hurensohn oder irgendwie sowas. Dass das irgendwie zensiert werden soll. Wie hast du mich genannt? Das ist ja gerade das Ding. Es kann um alles gehen. Und es, also ich vermute auch so Sachen wie die furchtbaren Geschlechterstereotype, die alle Leute so furchtbar zu schlechten Menschen machen. Kann auch alles heißen. Ja, weißt du, und dann schreibt da jemand, hey Püppchen, und dann kommt es A in die Vergewaltigungsstatistik und B in die Hasskriminalitätsstufe 9. Weißt du? Tja, dazu kann ich nur anmerken, ich spiele ja selber GTA Online und ich laufe da seit einiger Zeit mit so einer roten Cap drauf, wo Bigness draufsteht. Und ja, mir schreiben tatsächlich ab und zu mal Leute so ein bisschen, keine Ahnung, ja, so Anti-Trump-Messages, wo ich mir auch denke, ja, witzig, alles klar. Das ist jetzt auch Hate, das ist nicht Hate. Nee, das ist kein Hate, das ist Liebe. Wie soll das denn Hate sein, wenn du weiterhin ein weißer Mann bist, Bryce? Ja. Du stehst auf der falschen Seite. Oh, Wortspiele. Tötet Leute, die schlechte Worte. Oh, mein Gott. Oh. Bist du sicher, dass du das sagen solltest hier bei unseren Titeln? Nee. Sorry. Diese Klammerdinger. Nee. Ja. Ja, auf jeden nicht Fall, es gab hier diese Diskussion, ich habe die noch nicht komplett durchgeguckt, aber die haben mir so eine Umfrage gemacht unter den Teilnehmern, die ich ganz interessant fand. Es ging darum, den Spielestandort Deutschland. Liebe Politiker, was wollt ihr dafür machen, dass Spiele und die Spielebranche in Deutschland endlich vorankommen? Ob in der Politik mehr Geld für die lokalen Entwickler in Deutschland ausgegeben wird, dass die mehr unterstützt werden. Mich würde interessieren, ob die Politiker in Zukunft vorhaben, das Gaming an sich zu fördern und auszuweiten. Wann wird die Politik mehr was dafür tun, dass Spiele in Deutschland weiterentwickelt werden? Oh, haltet das Maul, Alter! Wir müssen lokale Spieleentwickler unterstützen mit Geld. Wir haben Kackschulen, wo die Toiletten nicht funktionieren. Wir müssen aber irgendeinen Scheißdreck avantgardistischen LGBTQ Dreck irgendwie sponsern. Es wette ich mit dir. Es ist doch jedes Mal dasselbe. Wenn die was sponsern wollen, ist es nur etwas, was sich niemals am Markt durchsetzen würde, weil sich niemand dafür interessiert. Ja, genau. Also so ähnlich habe ich das unter die Kanäle, unter denen das verteilt wurde, auch teilweise drunter geschrieben. Dass ja zum einen immer behauptet wird, das wäre ja so eine Bubenbranche, wo das Geld auf der Straße liegt und auf der anderen Seite man jetzt aber irgendwie sagt, wir brauchen auch irgendwie eine Förderung, weil ja in Deutschland keiner irgendwas geschissen kriegt und man schreit dann irgendwie nach Politik. Also ich fand dieses, was fällt den Leuten dazu ein? Ja, Politik, Geld von der Politik. Das fand ich einfach, ja, das ist Deutschland. Willkommen in Deutschland. Das kommt in NGO-Gründer. Wir wollen keinen normal funktionierenden Markt, sondern wir brauchen Politiker, die den Leuten das Geld erst wegnehmen und dann Leuten geben, die am Markt nie Erfolg hätten und deswegen Geld brauchen. Und das ist dann gut für Games, weil weiß ich warum. Ja, ich finde vor allem, dass 50% von der Kohle an Stiftungen und NGOs gegangen sind, Es wird nicht nur Gaming gefördert. Diese Gruppe hier finde ich auch enorm lustig, wenn man sich mal einfach die Größenunterschiede anguckt zwischen It's Cole's Lore, da auf der ganz linken Seite, die Moderatorin, dann ist es der Herr hier von der SPD, Name habe ich vergessen, und Frau Bär von der FDP, diesen Typen da kenne ich gar nicht. Das ist irgend so ein Let's Player oder so, keine Ahnung, den daneben auch nicht. Und dann halt Frau Kramp-Karrenbauer, die uns jetzt nochmal kurz erzählt, was die Politik alles Tolles vorhat. Frau Kahnbauer, die Bundeskanzlerin hat ja letztes Jahr im Rahmen des Wahlkampfs hier auf der Gamescom die Ankündigung gemacht, dass die Spieleentwicklung staatlich gefördert werden soll, damit es künftig mehr Spiele aus Deutschland gibt und ja, wir einfach keine Nachteile mehr haben gegenüber anderen Ländern. Was ist denn aus dieser Ankündigung? Keine Nachteile mehr gegenüber anderen Ländern. Wie zum Beispiel in Burkina Faso, wo Videospiele mit Hunderten von Millionen gefördert werden. Genau, oder in Amerika, wo die auch so viel Geld kriegen. Ja, also am Ende kommt doch eh nur Schlauchboot-Simulator 2018 mit in der Edition raus. Wie ja, Matt Eagle im Chat sagt. Weißt du? Ja, das kann ich mir auch echt gut vorstellen, weil es ist halt educational, ja. Serious Games. Ankündigung geworden. Ja, aus dieser Ankündigung ist eine konkrete Vereinbarung im Koalitionsvertrag geworden. Der war im Übrigen auch hart umkämpft. Es war so ein bisschen Generationenfrage auch in den Arbeitsgruppen. Aber hat insbesondere auch jemand wie Doro Beer und Helge Braun sehr dafür sich eingesetzt. Und wir haben gesagt, wir wollen Game-Entwicklung fördern. Und der erste konkrete Schritt wird jetzt im Bundeshaushalt 2019 erfolgen. Der wird zurzeit gerade aufgestellt und entsprechend auch verhandelt. Und ich hoffe sehr, dass wir dort von der Summe her ein erkennbares Zeichen setzen. Und über die Frage, wie das dann nachher ausgespielt wird, ob das über einen Fonds läuft, wie es ja auch vom Verband vorgeschlagen ist, oder über andere Mechanismen, darüber muss man dann sozusagen auf der Fachebene nochmal sprechen. Aber ich kann nur sagen, Ankündigung erfolgt und Umsetzung kommt jetzt. Also ich heiße fucking Luft. Na, ich finde das, find das schon ziemlich cool. Ja, oder okay, das Geld sponsert Games, ne? Das ist auch scheiße. Es regnet bald Geld, lese ich daraus. Es regnet dummes deutsches Geld, wie üblich. Und jeder, ja, der losrennt und sagt, hier, ich mache was total sozial Relevantes, der kriegt das dumme deutsche Geld dann. Genau. Flaschensammler 3.0. Nebenbei gibt es halt deutsche Softwareunternehmen wie hier die Leute, die Anno machen oder wie hier, wie heißen sie, Mimimi Games, die das Shadow of the Shogun oder wie das heißt, gemacht haben. Und die gibt es doch auch ohne, dass ihr Geld nach denen schmeißt. Vielleicht solltet ihr euch an denen orientieren, gucken, was die machen und dann vielleicht gezielt irgendwie an was rangehen und nicht den großen Eimer über jedem ausschütten, der schon mal irgendwie, keine Ahnung, ein Super Mario Klon programmiert hat und deswegen irgendwie für seine Ansichten belohnt werden möchte. Ja, apropos also, deutsche Spieleentwickler, ich sollte mal wieder Siedler 3 spielen von Blue Byte. Ja, das genau, also die Firma Blue Byte ist ein gutes Stichwort, denn da gab es nämlich jetzt letztens einen Bericht, den ich gesehen hatte, ich glaube, es war vom NDR, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall war das quasi ein Werbefilm. Also es mag ja sein, dass die sehr sympathisch sind, die kamen auch sehr sympathisch rüber, aber ich fand es schon ein bisschen merkwürdig, dass irgendwie unser öffentlicher Rundfunk so einen Werbefilm für die quasi produziert, weil es war eine komplette Unternehmensdarstellung eigentlich in den höchsten Tönen mit Porträt von ein paar Mitarbeitern, die natürlich auch sehr divers waren und so. Aber ja, habe ich jetzt nicht vorbereitet, fiel mir nur gerade ein, hatte ich die Woche auch gesehen. Und was ich auch noch gesehen hatte, aber womit ich euch jetzt auch verschone, es gab von Phoenix ein paar Interviews auf der Gamescom mit so einem Typen und der hat auch alle möglichen Wissenschaftler da getroffen und es war grauenvoll. Also jedes von diesen Interviews war übelster Cringe und die haben dann auch so Sachen gemeint, irgendwie wie, ja, es gibt ja auch Serious Games und so, die sind auch ganz wichtig, ja. Und irgendwie, ja, ja, nur weil da Gewalt dargestellt wird in Spielen, heißt das ja nicht unbedingt, dass das die Leute auch gewalttätig macht. Wow, riesen Insight, liebe Leute. Ja, wow. Also Phoenix. Könnt ihr euch auf dem Phoenix-YouTube-Kanal angucken, wenn ihr mal ein bisschen cringen wollt. Ja, das Kulturzentrum Faust, das ist etwas, was es in Hannover gibt. Und hört sich schon mal gut an. da sind dann auch so Veranstaltungen von Attac bei diesem Kulturzentrum. Und unter anderem auch so Sachen. Attac kenne ich noch als die Fraktion, die meinte, wir brauchen Reformen wie in Venezuela. Ja. Aber halt vor 5 Jahren. Und dieses hier halt eben, lese ich das richtig, dass da Antifa-Wochen steht? Antira. Lese ich daraus. Ja, es ist ein bisschen komisch, aber auf jeden Fall, ja, schwule Fotzen. einen Vortrag, Diskussion zum Thema Sexismus, Homophobie und Selbstermächtigung im Fußball. Also wir kriegen jetzt wahrscheinlich bald unser Fußballgate. Ich sehe das schon kommen. Nice! Weil, nice! Beste! Oh Gott. Weil ja, ist ja alles ganz furchtbar und weil die Leute beleidigen Spieler und Schiedsrichter und so mit homophoben Sprüchen. Und da muss man dringend drüber reden. Also wie in England. In England gab es ja auch große Kampagnen, um den Fußball halt inklusiver zu machen und so. Und der Witz ist, es kam zu einem Zeitpunkt, als halt schon so Überschreitung, sagen wir mal, der Norm gar nicht mehr oft vorkam, hat man dann angefangen, das aktiv zu pushen und dann zu sagen, ah, guck, wir haben Erfolg, und genauso wird es hier auch sein. Also ich habe die Zahlen jetzt nicht überprüft, aber ich wette mit dir, die Zahlen sind rückläufig von dem, was sie bekämpfen wollen, und jetzt stellen sie sich dann hin und sagen, guck mal, was wir schaffen. Ja, aber halt schon allein dieses, von wegen, irgendwelche Leute nennen irgendwie einen Schwuchtel oder so. Und das ist dann Homophobie. Also, ich meine, die können doch nicht mal davon ausgehen, dass das jetzt wirklich schwule Leute sind, die so genannt werden. Also, es ist halt einfach irgendwie eine Beleidigung. Fertig. So, ne? Ja. Aber ich wollte noch mal auf die Webseite hier gucken. Das war besser. Von den Leuten hier. Also, ich habe da noch nicht drauf geguckt. Vielleicht ist es auch. Oh, wunderschöne Webseite. Aber das sind die. Oh, die ist ja so schön. Das ist hier so Web 1.0, glaube ich, ne? Irgendwie so. Status. Status 2000, so frühe Nullerjahre. Self-HTML oder so. Ja, genau, Self-HTML. Erste Homepage auf der Realschule oder so. Ja. Ja. Würde mich ja mal interessieren, ob die einen Mann gemacht hat. Aber das sind die Frauen im Fußball, die hier solche Sachen veranstalten. Ja. Warte mal, da oben steht was von Hausarbeit zu Fußball schauen im Café. Würdest du bitte mal? Diplomarbeit Frauen in der Männerfußballwelt. Ach du Mann. Oh Gott. Ethnografische Erkundung zur Nutzung von Ausgrenzungsmechanismen aus Geschlechterperspektive in einem öffentlichen Raum. Da fühlt man sich doch ein bisschen beobachtet als Fan oder so. Ja, aber nee, ich meine, warum? Warum? Ja, es ist aber total wichtig. Ich muss aber schon auch sagen, jedes Mal, wenn ich so eine Faux-Arbeit sehe, so eine wissenschaftliche, denke ich mir, ach komm, einen Titel, den könnte ich mir auch holen. Wenn sowas als fertig bringt, damit einen Titel zu verdienen, also dann kriegt es ja jeder hin. Also, aber du kannst dir das hässliche Logo hier als Bitweb-Datei runterladen, damit die auch schön groß ist. Nice. Oder den Aufkleber, mein Freund darf mit zum Fußball. Da muss ich gerade mal lachen hier. Oh Gott. Oh mein Gott. Das ist ja alles noch viel schlimmer als ich dachte. Götter des Design. Straft diesen Menschen mit einem Blitz. Bitte. Okay. Ja, mit Smash Passmarken. Sexism. Now! Alter Schwede. Wir finden. Ja, haben wir wieder was gelernt. Alter Schwede. Ah, ja. Ja, habt ihr das mitgekriegt? Das war diese Crunchyroll-Geschichte. Ja, also Crunchyroll, wer es nicht kennt, ist eine Streaming-Plattform, auf der man japanische Zeichentrickfilme, Serien und Filme streamen kann. Das ist ein Bezahlangebot, das gibt es, glaube ich, auch irgendwie werbefinanziert zum Teil. Und gehört, soweit ich gelesen habe, inzwischen Warner Brothers. Die haben jetzt angekündigt, dass sie auch westliche Animationsfilme oder westliche Animes produzieren wollen. Und einen der Hauptakteure des Kreativteams sehen wir hier in dem Foto. Also, ich habe jetzt schon mehrmals gelesen, man soll sich nicht über das Äußere der Leute lustig machen oder so, aber ich mache mich auch nicht wirklich über ihr Äußeres lustig, ich sage nur, ich kann von ihrem Gesicht schon ableiten, was das für eine Kacke werden wird, weil ich genau weiß, wie solche Leute ticken, und das weiß nicht, ob wir kurz in das Pitch-Video da reinschauen oder so, die sagt ja auch, glaube ich, in dem Video, ja, wir sind so ein diverses Team und es ist so super und das ist das Tollste an der ganzen Serie. Wenn ich sowas schon höre, könnte ich echt, ja, da so divers ist das Team. Wow. Ja, die sehen auch gar nicht irgendwie alle gleich aus. Und sie sind besonders stolz drauf, dass sie 50-50 haben. Nur beim Writing, da sind es nur Frauen. Wegen Gerechtigkeit. Ja, und es ist dann der soziokulturelle Determinismus, dass die Leute nur, die selber divers sind, diverse Sachen machen können, was einen halt auch stark... Ja, wo sind die denn divers? Also ich finde überhaupt nicht, dass die divers aussehen. Es ist halt die Regenbogenkoalition, weißt du? Ableismus und Homophobie und... One of the things that really attracted me to the position was the opportunity to do traditional hand-drawn 2D animation. Not only do I get to go back to the art form that I truly love, but I also get to create a studio from scratch. High Guardian Spice is about four girls who live in a magical city and are going to school to become guardians. It's funny and it's warm and it's adventurous and her letting's making it a little bit weird, so that's very exciting. There's an authenticity to it and a sincerity that's just heartwarming. It's a very modern reflection of the world. Our characters are really diverse, our cast is really diverse, and that's one of the things that excited me the most about it. People are really Ich finde es klasse, Alter. Ich finde es klasse. Ich freue mich drauf. Ich werde auf jeden Fall alle ihre Produkte kaufen. Go woke, broke. Oder wie war das nochmal? Mal gucken. So, mal gucken. Also generell würde ich uns das sogar wünschen, dass sie irgendwas hinbekommen, was tatsächlich in ihrer Community irgendwie ankommt. Aber ich wage halt zu bezweifeln, dass dieser... Ja, da dieses ganze soziolinguistische, konstruktivistische Zeug, was die sogar in ihren Köpfen rumfurzen haben, was sie halt auch immer mit ihrer Diversitätsslogans ausdrücken, dass das tatsächlich zu irgendwas führt, was halt brauchbar ist. Aber mal gucken, vielleicht liege ich ja falsch. Ich würde sagen, nach der ersten Staffel wird es heimlich still und leise zu Grabe getragen. Punkt. Ja, und es gibt noch es reicht ja schon alleine die ganzen Artikel, die man drunter schreiben kann, wie furchtbar frauenhassend die Leute sind, die sich das nicht angucken. Ja, das ist natürlich eine Geschäftsidee. Ja, apropos Geschäftsideen, nah beieinander seine Leute, die neuen deutschen Organisationen sind ja vielleicht noch ein Begriff. Das ist so ein Dachverband, wo lauter Leute wie die neuen deutschen Medienmacher und sowas sich drin befinden und die machen hier, geben hier Stellenanzeigen von der Open Society Foundation weiter für wie war das hier, einer Division Director für das Grand Making Team. Also wahrscheinlich entweder Geld ranholen oder Geld verteilen oder so. Ja, also hier, im Gegensatz zu Fundraising, was Spenden einsammeln ist, ist Grand Making einen Spendentopf an bestimmte Projekte verteilen. Ja. Ja, wenn dann so ein Debates oder was machen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir wieder diverser werden. Open Society, es sind immer gute Nachrichten. Tja, aus Ungarn sind sie ja vertrieben worden und sie haben ja schon angekündigt, dass sie jetzt in Deutschland aktiver sein wollen. Ne? Das wird schön. Sag ich nur. Ja, Jordan Peterson ist in Deutschland angekommen. Also, das war so der erste Artikel in deutscher Sprache, den ich zumindest untergekriegt habe. Und hier von der Frau Dietz. Und das ist in 10 nach 8. Das ist dieses, was früher mal bei der FAZ war, bevor sich die Feministen davon, da hieß es glaube ich noch 10 vor 8, sich mit dem Don Alfonso angelegt haben und dann, wie er es genannt hat, bei der Zeit Rest entsorgt wurden. Und ja, die Dame schreibt jetzt hier halt über den Jordan Peterson, was der so erzählt. Und es wird natürlich wieder so ein bisschen, wie man hier auch schon in dem Titel sehen kann, hier wird er als Stichwortgeber der Alt-Right bezeichnet, was ich persönlich schon für vollkommenen Humbug halte. Aber die Frau stützt also, es halt darauf, dass sie meint, es ginge um Kulturmarxismus. Das schreibt sie immer schön in Anführungsstrichen in diesem Artikel. Wobei ich den Jordan Peterson zumindest das Wort Kulturmarxismus noch nicht habe sagen hören. Er redet natürlich doch viel über Marxisten. Hat er schon gesagt? Kann sein. Ja, doch, hat er gesagt, er hat auch einen Talk gehabt, How Cultural Marxism Something okay. Something. Also aber er verwendet es nicht häufig, aber er hat es auch schon verwendet. Und die Alt-Right mag ihn doch gar nicht, weil er für Individualismus ist und die Alt-Right für gruppenbezogene Aktionen aufgrund der eigenen Ethnie oder Rasse. Also er sagt sozusagen das genaue Gegenteil von dem, was die Alt-Right will. Und deswegen ist er Alt-Right, weil Hella Dietz hervorragend recherchieren kann. Ja gut, sie sagt nicht, dass er Alt-Right wäre, aber dieses Stichwortgeber, das geht halt eben so in die, als ob er halt irgendwie den Weg für die bereiten würde. Ne? So dieses übliche, also es hat halt wieder genau die, es ist quasi nicht angreifbar wirklich, dieser Artikel, weil er halt die entsprechende Distanz wahrt. Also es ist schon ein Profi, ja, der es geschrieben hat. Aber ja, es wird halt so ein paar Sachen initiiert, die oder angedeutet, die halt durchaus zweifelhaft sind. Außerdem hat das auch wieder so ein Jahr, da wird die Identitätspolitik ja kritisiert und die ist ja wird ja auch zu Recht kritisiert. Aber was denn jetzt das zu Rechte kritisieren daran ist, das erfahre ich jetzt hier nicht. Also ich glaube, der Name Lindsay Shepard ist da auch gefallen in dem Ding, dass bei der ja wohl zu weit gegangen gewesen wäre. Aber naja, ich rechne eigentlich damit, dass es Lindsay Shepards in Deutschland reichlich gibt. Nur, dass wir davon nie von erfahren, weil ja, irgendwelche freie Rede, auf die man sich hier berufen kann in Deutschland, denke ich mal eher nicht. Also. Aber schau mal, hier Stichwortgeber der Alt-Right. Was ich lustig finde, ist, der Begriff White Privilege wurde 1977 von der Feministin Bernadine Dorm verwendet, die Anführerin der Weatherman Group war, die Anschläge in den USA verursacht hat, angezettelt hat, durchgeführt hat. Und ich frage mich, warum sowas nie bei White Privilege-Leuten erwähnt wird, so dass es da auch eine direkte Verbindung zu Terror gibt. Aber ja, was auch immer. Also ich fand den Artikel gar nicht so distanziert, wie du es gesehen hast. Ich fand den sogar ziemlich reißerisch teilweise, aber perfide, weil in der Formulierung halt wirklich anti-aufklärerische Tendenzen wirklich stattgefunden haben. Ich sag jetzt mal, hier wird halt Evolutionstheorie quasi angegriffen auf eine Art und Weise. Also dem Jordan Peterson wird halt unterstellt, dass er evolutionstheoretisch argumentieren würde. Und das wird angegriffen auf eine Art und Weise, die ich sonst halt nur so aus religiösen Kreisen kenne. Wenn ich mal ein kurzes Zitat sagen kann. Evolutionär erfolgreich heißt nicht moralisch gut. Gravierender als diese Inkonsistenzen ist jedoch, dass diese gesamte Argumentationsstrategie aus Evolutionstheorie und Mythologie Grundlagen für eine neue Moral abzuleiten, letztlich auf einem naturalistischen Fehlschluss beruht. Aha. Aus der Tatsache, dass bestimmte Anpassungsstrategien oder Mythen früher einmal erfolgreich oder unserer Fortpflanzung mindestens nicht hinderlich waren, folgt nämlich weder, dass sie wahr, noch dass sie moralisch gut sind. Ja, ja, tut's auch gesagt. Nicht, aber es erklärt zumindest einiges, ne? Ja, aber wie gesagt, wie gesagt, das ist so eine Argumentationsstrategie, die ich halt eher so aus religiösen Kreisen kenne. Und hätte ich gedacht, dass sich das getriggert hätte. Aber gut. Ja, hat's auch. Das ganze Ding halt eben so ein bisschen. Also mich würde ja halt, also mich richtet halt an diesen Sachen vor allen Dingen auf, also was erwarte ich ja. Aber was mich halt stört, ist dieses von wegen, man gibt dann den Leuten irgendwie recht, aber man erklärt nicht, was jetzt das Richtige daran ist. Also die sind irgendwie pfui, aber die haben auch irgendwie recht und treffen irgendwo einen Kern und deswegen sind die auch irgendwie dann da drin in der öffentlichen Debatte. Aber es wird halt dann nie gesagt irgendwie, was denn das jetzt ist, was dieses Richtige ist, was man ja auch einsieht irgendwie. Das wird halt nicht gesagt und ich glaube, das liegt einfach daran, weil es so oder so, da kann sich dann jeder wieder schön die leere Lücke füllen mit dem, was er oder sie dann halt für das Richtige hält daran. Und damit haben wir dann irgendwie den Artikel gelesen und haben uns nicht aufgeregt, weil einer was gesagt hat, was unserer Meinung nach nicht stimmt. Und da ist man dann schön ungreifbar. Und das ist doch wundervoll. Ne? Also das ist original deutlich. Von der Argumentation her, wenn du aufweist, dass die Kritik ordentlich ist, aber das gleichzeitig nicht näher ausführst, ist es auch so eine Möchtegern-Neutralität, die du wahren tust, weil du bist nicht wirklich daran interessiert, dann auch die Kritik weiterzutragen, sondern du erwähnst es nur so alibimäßig, dass man dir nicht sagt, ah, das ist aber einseitig, sondern, oh ja, ist ja ausgewogen. Oh. Ja, als Kritiker hat man irgendwie immer recht, so, ne? Und das Ding ist, ich mag den Jordan Peterson dann nicht mal mehr so sehr. Also so, ich weiß nicht, so, keine Ahnung. Bah. Gut, ich mochte den noch nie sehr, aber er sagt halt ein paar Sachen. Ein bisschen religiös teilweise argumentiert oder aus christlicher Sicht argumentiert und dem dann halt mit so einer Argumentation, dass er zu evolutionstheoretisch argumentieren würde, zu begegnen, finde ich halt seltsam. Ich weiß nicht, ob. Ja, das scheint dann halt wieder so. Sich wirklich, scheint dann halt wieder die. Die auseinandergesetzt hat. Vielleicht mal das Buch gelesen hat oder so. Ja, weil man möchte natürlich das halt nicht haben. Man möchte natürlich halt das nicht haben, was ist ja quasi teilweise, deswegen redet er über diesen naturalistischen Fehlschluss, weil natürlich irgendwelcher Aktivismus, wogegen der Peterson ja dann argumentiert, indem er halt sagt, es hat halt einen Grund, warum sich irgendwie die Frauen schminken und so, das möchte man halt nicht haben, weil man ja einen gewissen Aktivismus dann fährt, der ja halt eben sagt, hier blank slate und wir können das auch alles irgendwie ändern, um irgendwelche Ungerechtigkeiten auszugleichen. Und so diese Feststellung, dass das halt eben drin ist in der Programmierung, die mag man dann halt nicht haben, weil die ja dann dem Aktivismus widerspricht. Und das sind halt so diese Punkte, die man da angreifen muss an dem Peterson aus deren Sicht. Und das tun sie jetzt halt eben auch, aber habe ich in Deutschland halt noch nicht gesehen. Und ich bin mal gespannt. Also angekommen ist der Peterson ja bei den Leuten auf jeden Fall schon. Also ich habe schon ziemlich viele, mit denen man sich so unterhält, die von dem Herrn schon mal gehört hatten. Und es gibt ja sogar bei mir in Hannover irgendwie, ich vor ein paar Wochen mal gemerkt, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, das ist schon ein paar Monate her, irgendwie so ein Meetup von so Leuten, die da irgendwie Jordan Peterson für total wichtig halten und so. Also ja, ne, die Gedanken sind auf jeden Fall da. Und deswegen war es auch nur eine Frage der Zeit, bis ich die Presse damit mal beschäftigt. Und also es war jetzt nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte, weil es kein riesen Hit-Piece, aber es war auch wieder mal so ein Meisterstück von, lass dir mal ein bisschen Wind aus dem Segel nehmen. Und ja. Das ist endlich mal wieder eine vernünftige Stimme, die man hört auch. So, ganz viele Leute gehen ja einfach unter, ne? Und den kriegen sie nicht so leicht klein, habe ich den Eindruck. Beziehungsweise es lohnt sich vielleicht auch, über ihn zu berichten oder so. Also finde ich schon ganz gut, dass er irgendwie aktiv ist. Ja, ich denke, sie versuchen mit solchen Berichten den Klein zu machen. Also, ja, dass die ganze Kritik ja quasi überflüssig ist, weil die Kritik machen die Leute ja auch schon selber und die da drin stecken. Und das befeuert ja nur Stichwortgeber für die Alt-Right, ne? Also alle Leute, die den jetzt unbedingt hier brauchen, die wollen ja nur ihre Stichwörter hören und so. Also ja. Und immer dran denken, sein Doktorvater hatte was mit MK-Ultra zu tun. Ja, was ich auch sehr interessant fand, einer der wenigen Links, die hier verlinkt sind in diesem deutschen Teil, ist halt ein relativ langer Artikel von Catholic World. Und ich will jetzt nicht sagen, dass da einfach mal was aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt wurde. Aber lest euch den Artikel mal von Catholic World durch. Ist relativ am Ende des Artikels so verlinkt. Ihr könnt auch einfach nach Christentum suchen im Volltext des Artikels. Bildet euch eure eigene Meinung. Ja, The 10 Planks of the Communist Manifesto. Ja, hier haben wir ein schönes animiertes GIF von einem Symbol, was ja in Deutschland nicht verboten ist. Nur kleine Anmerkung. Ja, der Text behandelt im Endeffekt, ja, ich sag jetzt mal, welche 10, wenn man das kommunistische Manifest liest, da gibt es ja gewisse Forderungen an eine kapitalistische Gesellschaft, wie sie sich verändern muss, um kommunistischen oder sozialistischen Maßstäben zu entsprechen. Und hier in dem Text wird einfach mal so abgeklopft, wie sind denn die 10 zentralen Thesen und Wie ist das derzeit realisiert? Einfach mal so abgeklopft. Also ich finde das ganz schön aluhutig und ganz schön weit hergeholt und ganz schön. Also es kommt auf jeden Fall aus einer sehr extremen Ecke, sagen wir es mal so. Ja, ist es auf jeden Fall. Ich wollte es einfach nur mal einreichen, nur ich meine, wir leben derzeit halt nicht in einer rein kapitalistischen Gesellschaft. Auch die Amerikaner haben keine rein kapitalistische Gesellschaft, auch wenn es immer so propagiert wird. Und hier geht es halt um bestimmte Sachen, ja, die halt im Laufe der Zeit eingeführt wurden in den kapitalistischen Gesellschaften, um den Kapitalismus halt so ein bisschen abzufedern. Und der Artikel spielt halt so in die Richtung so, Amerika ist schon kommunistisch geprägt, bla bla bla, so weit würde ich auch nicht gehen, aber nur einfach mal so als kleiner Gedankenanregung, dass wir halt nicht wirklich in so einer hardcore-kapitalistischen Gesellschaft leben, wie es manchmal wirklich propagiert wird, auch in Amerika nicht. Ja. Kann man sich einfach mal durchlesen und du hast absolut recht, ist ein absoluter Aluhut-Artikel. Generell, so what you're saying is, America is a communist occupied country. Nö, ich sag das nein, ja nicht. Nein, ich meine nur, ich wollte einfach nur ein bisschen dem Argument Wind aus den Segeln nehmen, dass man sagt so, gerade Amerika ist so super hardcore-kapitalistisch. Ja. Das ist gar nicht so. Das stimmt, stimmt. Also. Ja. How progressive entryism works, aka Trotsky's French turn, identify a good thing, join it, complain it's not doing it right, turn it progressive, bitch and complain when the original founders will actually want to be it their thing. Ja, so, was die Kulturmarxisten machen, werden sie vom Marxismus entlehnte Begriffe der Unterdrückten verwenden, um halt zu fabulieren, dass Gruppe XY unterdrückt das. Also man nennt es auch den soziolinguistischen Konstruktivismus. Und das ist sozusagen der Standard-Mode, den die verwenden, wenn sie sich eine Community aussuchen und halt die Politik halt einimpfen wollen und dann sowas wie Gamergate rauskommt oder sowas wie Puppygate oder Heavy Metal Gate und here, feminists may have the tools to recreate SJW as an image of power. Das ist ein sehr lustiger, interessanter Artikel, den ihr euch durchlesen solltet. Also ich fand es sehr unterhaltsam. Also. Und der New Real Peer Review ist natürlich absolute Folgeempfehlung. Also, ja. Da habt ihr es. Ja, das war eine Veranstaltung gestern in Hannover, von der ich ziemlich spät erfahren hatte, aber ich musste sowieso arbeiten, von daher hätte ich es da eh nicht hingeschafft, von der Friedrich-Naumann-Stiftung. Und das ist dieses Mal die mit der FDP, also für die Leute, die letzte Woche die Friedrich-Ebert-Stiftung für die von der FDP gehalten haben, das ist die von der SPD und das hier ist die von der FDP. Und diese Dame, die wir da jetzt im Bild sehen, ist die Social-Media-Chefin, ehemalige von Christian Lindner und jetzt von der FDP-Bundestagsfraktion, die mich bei Facebook geblockt hat, aus Gründen, die ich nach wie vor nicht erfahren habe, aber ich muss da, glaube ich, bei Gelegenheit dem mal auf den Grund gehen. Konnte die Dame aber leider gestern in Hannover nicht fragen, aus den bekannten Gründen. Und die ist wohl auch ein großer Fan von der Edition F Zeitung. Zumindest hatte die Bundestagsfraktion da ja mal nach Nachwuchs gesucht, nach neuen Angestellten für die Social-Media-Redaktion der Bundestagsfraktion und ich denke mir auch, dass mein darüber Aufregen über diesen Bestand mir mein Blog da eingebracht hat. Und hier gab es jetzt also so einen Vortrag darüber, wie man politische Inhalte irgendwie über sozialen Medien raushaut, wo diese Dame sich für eine Expertin hält. Und ich fand das schon so lustig, dass wir im Hintergrund sehen, wir da irgendwas mit 10 Tweets zum Tatort, also so Normie-Scheiß irgendwie über den Tatort twittern. Das ist irgendwie wohl relevant für soziale Medien. Auch sonst ist das, was dieser Instagram-Account von der Fraktion, wo ich noch nicht geblockt bin, da teilweise raushaut, da werden dann auch irgendwie ständig irgendwelche abstrusen Frauen gesucht aus der Geschichte, von denen noch nie einer gehört hat, die aber total wichtig waren, angeblich. Und da irgendwie präsentiert auch meistens mit Deutschland überhaupt nichts zu tun haben, aber naja, man macht irgendwie einen Female Wednesday oder wie das da heißt und berichtet dann da irgendwie von Randnotizen, die aber eine Vagina hatten und deswegen muss man da mal darauf hinweisen, dass die ganz großartig waren. Geschichtsrevisionismus von der feministischen Linken, die ja, natürlich genau. Überall Frauen sehen will, auch wenn 800 nach Christus jetzt nicht so viele Frauen irgendwas gemacht haben. Ja, und ich glaube, vorgestern oder so hatte ich gesehen auf dem Instagram-Account da, dass der Herr Sattelberger, der ist auch Bundestagsabgeordneter, ehemaliger irgendwas mit Telekom-Vorstandsmitglied oder so, oder Personalrat war der, glaube ich, von der Telekom. Und der war bei so einer Veranstaltung auch von Edition F. Und da haben die da irgendwie über, warum in den DAX-Konzernen irgendwie keine Frauen CEOs sind oder so. Das durfte er da irgendwie erzählen. Und das übliche Gewäsch von Edition F halt eben, wir brauchen Frauen. Frauen an die Macht. Die Zukunft ist weiblich, bla bla bla blub. Und das ist scheinbar total liberal. Dann deswegen kann man da als Bundestagsabgeordneter von der FDP halt hinrennen und sich damit profilieren. Ist klasse. Und das wird dann hinterher weiterverteilt, ja. Macht Riesen. Ach so, auf jeden Fall. Was ich noch kurz anmerken wollte, natürlich haben Frauen 800 nach Christus was gemacht, aber halt nichts Großgeschichtliches. Also, ja. Die waren schon auch mit dabei. Die haben ihre Männer beeinflusst, ne? Ja, sauber gemacht. Wenn die Männer mächtig waren, dann haben sie auch die Macht beeinflusst. Also, ne? Naja, aber es ist schon spooky, so mit Liberalen und Feminismus. Manchmal wünsche ich mir, dass wir so News nicht angucken. Ja, was auch da, ja, man muss auch dahin gehen, wo es weh tut. Ja, muss man auch. Lohnt sich sonst auch nicht. All career advice for women is a form of gaslighting. Also wenn man Frauen erzählt, dass sie selber was machen müssen, um ihre Karriere voranzubringen, dann ist das Gaslighting. Also dass man dem Opfer erzählt, dass es selber an der Situation dran schuld ist, wo wir doch alle wissen, dass das Patriarchat und die internationale Verschwörung der Männer die Frauen klein halten. Und interessant ist halt auch, weiter unten wird halt Lean In erwähnt und Lean In ist ja das Buch von der Sheryl Sandberg, die vorher bei Google war und später bei Facebook und die hat ja auch ein Buch geschrieben, wo sie anmerkt, there are biological differences, but leadership is culturally enforced und halt drauf eingeht, dass was man halt machen kann, um in der Karriere voranzukommen, um halt ja, Karrierefrau zu sein und zitiert einen Haufen Studien, die halt nachweisen sollen, dass generell Paare, die 50-50 alles teilen im Haushalt, dass es denen wunderbar super gut geht. Da kenne ich andere Studien dazu, ich weiß auch nicht. Und aber generell, der Artikel an sich ist halt ziemlich, ja, natürlich einseitig feministisch geschrieben, aber ich finde es schön, dass sie öfters Quellen angegeben haben und weiterführende Links, also wenn ihr sozusagen feministischen Bullshit lesen möchtet, der gut untermauert ist oder zumindest fadenscheinig ist, dann ist es zumindest ein guter Artikel und das wollte ich an der Stelle auch mal loben. Also dass zumindest dann mal weiterführende Links zu den merkwürdigen Behauptungen da sind. Also zwar bin ich hier relativ sicher, dass das meiste halt Humbug ist, aber trotzdem ja, ein paar schöne Links. Und das Buch von der Sheryl Sandberg, by the way, im Anhang von dem Buch wird noch eine Mitautorin erwähnt. Und ich habe das Gefühl, dass das Buch ghostwritten ist, aber ich weiß auch nicht wirklich, ob das stimmen kann, soll, aber es ist sehr, sehr merkwürdig. Also ich habe mir mal das Buch auch von der Ghostwriterin, allegedly Ghostwriterin, geholt und lese mir das jetzt auch durch, um das mal zu vergleichen. So. Ich habe vor ein paar Tagen über die Sandberg noch was gelesen, hatte sie wohl in einem Interview Tipps gegeben für junge Frauen. Und das war so nach dem Motto, die sollen halt ihre Kindersachen vor sich herschieben. Was mich so ist, ist ihr da auch nicht eingefallen. Hm. So. Hier die gute Frau Arva Mahadwavi, hoffentlich richtig ausgesprochen, sagt, dass die Krise der Maskulinität sich dadurch zum Ausdruck bringt, dass Männer Frauen attraktiv finden, die in der Blüte der Fähigkeit sind, schwanger zu werden. Und er findet es nicht gut, weil sie mittlerweile jetzt so auf die 40 zugeht und in einem anderen Artikel geschrieben hat, dass sie halt eben auf die 40 zugeht. Und hier schreibt sie jetzt, dass das natürlich die Krise der Männer ist, dass die Männer halt junge Frauen bevorzugen, und hat jetzt dazu auch ein paar Links zu Studien reingehauen von Dating-Sites etc. Also auch ziemlich umfassende Links mit guten Studien, so zumindest von der oberflächlichen Betrachtung, und das selber ist ihre Kolumne This Week in Patriarchy und Hashtag Feminism. Auf jeden Fall wird sie ihr Battle gegen die Realität hoffentlich gewinnen. Ich glaube zwar nicht, aber gutes Glück, Frau Arwa Mahati. Warum Männer Singles bleiben? Warum Männer Singles bleiben, sag ich? Hm? Der war's wieder. Warum Männer Singles bleiben? Der war's wieder. Unrealistische Frauen. Weiße Männers haben die entscheidende Machtposition, beanspruchen damit Deutungshoheit in den meisten gesellschaftlichen Fragen und können ob dieser Tatsache unmöglich verstehen, dass ihre Stimme in Diskriminierungsangelegenheiten einfach weniger Gewicht haben. Es ist zum Anlohlen. Was ich an der Aussage interessant finde, ist, dass die Fähigkeit, rationell Informationen aufzunehmen und den Standpunkt einer anderen Person einzunehmen, so ein Stück weit das Fundament der westlichen Zivilisation ist und dazu beigetragen hat, dass wir keine wilden Barbaren mehr sind und dass das, was sie hier schreibt, halt wortwörtlich so eigentlich an die Kerbe dessen geht, was sozusagen unsere Verfassung zugrunde legt, dass wir eben in der Lage sind, die anderen rationell zu verstehen und dass wir auch in der Lage sind, zum Beispiel Vertreter zu wählen, denen wir die Aufgabe geben, eben unsere eigenen Interessen wahrzunehmen. Und daher finde ich das sehr interessant, dass halt eine gute Frau, die aus einer grünen Partei an den Start kommt, halt hier das klassische SJW-Dummgeschwätz raushauen. Also sie war auch Mitarbeiterin von einem Abgeordneten im Europäischen Parlament. So, jetzt kommen wir kurz zum Jubiläumsbereich. Gamergate ist heute 4 Jahre alt geworden, oder sagen wir mal diese Woche. Ich habe wieder kein Geschenk. Unser Denkmal ist auch noch nicht fertig. Ich habe einfach mal was rausgesucht, um die Freunde von Gamergate zu unterhalten. Und zwar geht es in dem Artikel hier um den letzten Kickstarter von Literally Who, Zoe Quinn, die ja zusammen mit diesem komischen Chuck Tingle, der irgendwie Bücher über Velociraptoren schreibt, die andere Leute anal beglücken, hat sie ja ein Spiel angekündigt. 2016 hat mehr als $85.000 von 2.500 Leuten eingesammelt. Und natürlich Versprechen gemacht, wie dass die Leute da Freebies und Early Access und ganz tolle Betreuung bekommen. Jetzt ist es ein bisschen still geworden und das Ganze ist fast 3 Jahre her und niemand hat was von dem Spiel gesehen, obwohl $15.000 mehr eingenommen wurden, als veranschlagt waren. Und Frau Quinn macht auch weiter Werbung dafür, dass die Leute ihr Geld spenden sollen über PayPal und so. Ihr Kickstarter-Account verzeichnet keine Zugriffe seit April 2018. Wann frage ich mich, anhand dieser Fakten werden die Leute lernen, dass die Frau eine Manipulatorin ist, eine Lügnerin, jemand, der andere Leute ausnutzt? Wann? Wird es noch lang dauern oder muss sie euch noch mehr Beweise liefern, dass sie nichts von dem tut, was sie verspricht? Ich würde sagen, noch mal so 4 Jahre. 4, vielleicht 6. So. Und dann kommt es langsam an. Ich will es hoffen. Bis dahin feiern wir Gamergate-Jubiläum jedes Jahr. Ja. Alles Gute, Vivian. Bist eine Gute. Ja, Vivian ist die Beste. Nicht schon wieder die. Ah. Ja, die Frühmenschen liebten Multikulti, hat man hier festgestellt, weil jemand aus Russland mit einer Neandertalerin geschlafen hat und man da Knochen gefunden hat, die halt nachweisen, dass das halt ein Mischlingskind war. Und dieser Knochen hatte auch, was war es, 600 oder 500 Generationen vorher auch schon mal Sex mit einem Neandertaler. Und das ist jetzt der Beweis dafür, dass eben, weil es da halt zweimal gefunkt hat und es hier und da auch andere Male genetische Nachweise von Neandertalern mit halt Homo sapiens gibt. Ja, der Beweis natürlich, dass Multikulti auf jeden Fall schon von den Frühmenschen praktiziert worden ist und keine Ideologie ist, die innerhalb der 70er und 80er Jahren in den USA entwickelt worden sind, aufgrund von Protestbewegungen der 50er und 60er Jahre. Und du, ich find's, ja. Onkel Abel, ja. Wenn die alle so freundlich zueinander waren, warum sind die Neandertaler dann ausgestorben? Weil die No Borders, No Nations Leute waren. Ach so. Und keine Migrationspolitik betrieben haben. Ich finde es halt lustig, dass du halt wortwörtlich in der Steinzeit nach Beweisen für deine politische Ideologie, die keine 100 Jahre alt ist, suchst. Auch wenn manche Konzepte vom Anfang des 20. Jahrhunderts stammen aus dem Multikulturalismus, hat das sich wirklich erst so 70er Jahre richtig angefangen zu entwickeln. Aber ich finde es halt krass so. Vor 50.000 Jahren hatte meine politische Richtung schon recht. Weißt du, so klasse. Schweden, meine Damen und Herren. Ja, in Schweden ist es ja, glaube ich, was die Einwanderungssituation angeht, noch ein bisschen schlimmer als hier. Wir erinnern uns an die Nummer mit den angezündeten Autos. Ich meine, das haben wir in Berlin auch, aber nicht ganz so organisiert und wahrscheinlich auch aus anderen Motiven. Aber Schweden hat sich jetzt mal mutig hingestellt und irgendjemand hat eine Erhebung gemacht, wie jetzt das aussieht mit dem Anteil von zugewanderten Menschen an der Kriminalität. Und siehe da, 58% der Verurteilten in Vergewaltigungsfällen sind im Ausland geboren. Wenn man das dann in Beziehung setzt dazu, dass die ja wahrscheinlich einen geringeren Anteil ausmachen als die schwedische Urbevölkerung, wird das. Ja, das ist immer eine Aussage. Bei uns geht es ja immer um Tatverdächtige. Das ist ja immer schwer zu beurteilen, wie es mit Verurteilten aussieht. Ne? Und die ist dann schon eine aussagekräftigere Zahl, finde ich. Und das wird noch unangenehmer, wenn man guckt bei den Gewaltdelikten. Da sind es 8 von 10 Tätern. Das muss man halt. Mir ist vorgeworfen worden, gleich als ich das auf Twitter gepostet habe, ich würde das zum Hetzen nutzen wollen. Aber das will ich nicht. Ich will, dass anhand realistischer Daten diskutiert wird. Und ich meine, allein die 58% bei den Vergewaltigungen sind ein Schlag ins Gesicht von den Damen, die behaupten, das sei eine deutsche Vergewaltigungskultur oder es existiere eine deutsche Vergewaltigungskultur. Und das finde ich wichtig, dass endlich diese Märchen aufhören und nicht, das ist, warum sollen wir denn nicht die Zahlen sehen? Was ist da dran falsch? Der Firnriss der Zivilisation wird damit auseinandergerissen. Och. Und dann marschieren sie wieder und rufen, unter dem Sternenbanner marschieren wir und so Sachen. Ich sag's dir, nein. Es ist halt grausam, wenn Menschen aktiv versuchen, die Realität zu verneinen, wo sie doch die Realität brauchen, um ordentliche Entscheidungen treffen zu können. So. Also, meine Güte. Seufz. Ja, der Boris Palmer, seines Zeichens, was ist er hier? Bürgermeister, genau, von Tübingen. Ja. Der hat sich hier mit diesem Statement von dem Tagesschau-Chef auseinandergesetzt, warum man über den Mord an dem Arzt nicht berichtet hat, was dann wieder hieß, von wegen, wir können ja nicht über jeden Mord berichten. Und außerdem, nach unseren Recherchen sind ja auch Asylbewerber nicht überproportional an Morden beteiligt. Das war ja so ein bisschen widersinnig auch zu dem einen sozusagen, ja naja, Morde passieren halt, da können wir ja nicht immer drüber berichten. Und auf der anderen Seite dann aber quasi zu sagen so, ja, aber wenn das jetzt immer so wäre, dass das Asylbewerber sind, dann würden wir natürlich darüber berichten. Also wenn das quasi, wenn das gang und gäbe wäre. Das widerspricht sich ja so ein bisschen. Und das ist mir auch aufgefallen. Und außerdem gibt es hier unten so eine ganz lustige Statistik. Ich sage deswegen ganz lustig, weil sie ist rot. Und wir haben ja gehört, dass Statistiken rot einzufärben ganz pulpo ist. Und außerdem wurden hier auch noch die Tatverdächtigen nicht nur auf 100.000, sondern sogar auf 1 Million Einwohner hochgerechnet. Oh ja. Gott. Ja, aber das Ding ist doch auch, wenn man eine hohe Einwanderung hat aus Ländern, in denen die Mordrate höher ist wie in Deutschland, dann ändern sich ja die Menschen nicht an dem Tag, wo sie die Grenze übertreten, komplett und saugen die anderen Gepflogenheiten auf, die hier dazu führen, dass die Rate niedriger ist. So, ich verstehe nicht, warum das so ein schweres Problem ist. Ich komme einfach nicht dahinter. Also die Begründung finde ich auch ein bisschen angreifbar. Ich habe das jetzt nicht so nachverfolgt. Ja, normalerweise wird ja immer gesagt, ja, das ist nur ein Fall von regionaler Bedeutung, darum berichten wir nicht darüber. Aber gut, haben die sich eine neue Argumentation zurechtgelegt. Ich glaube das jetzt einfach mal. Ja, das haben sie ja auch gesagt. Dass man ja über Mordfälle nicht berichten kann, weil ja, passiert halt, ne? Ist ja nicht von überregionaler Bedeutung. Und man würde ja dann berichten, wenn die Ausländer bzw. die Asylbewerber überproportional beteiligt sind. Und dazu hatte der Herr gemeint, das sei seinen Recherchen nach nicht der Fall. Und das ist quasi auch das, warum der Herr Palmer hier diese Grafik dann jetzt gepostet hat. Also zu dem Thema mit den Recherchen. Also ich meine, eine Argumentation, die ich einigermaßen nachvollziehen kann, wäre, dass man beispielsweise über Selbstmorde und die Art und ja den Ablauf von Selbstmorden nicht berichtet, weil da ja der psychologische Effekt besteht, dass es da dann, ja, Nachahmungstäter ist glaube ich, nicht der richtige Begriff, aber das halt das, ich sage jetzt einfach mal, Leute triggert und es dann zu weiteren Selbstmorden kommen könnte, aber das ist ja hier so nicht wirklich der Fall, ne? Ja, nee, Selbstmord ist schon nicht das Problem, sondern eher, dass sie sich, oder die Tatsache scheint eher so zu sein, dass sie sich hauptsächlich untereinander hauen. Also, so wie hier der Spiegel schreibt, sind, glaube ich, 10 von 11 Morden von Zuwanderern an Zuwanderern begangen worden. Ja, und dann, ich weiß nicht, ob die Zahl jetzt genau akkurat ist, aber im Jahr 2017 gab es in Deutschland 405 Mordopfer. Ja, 405, das ist ein bisschen mehr als einer pro Tag. Ja. Das sind so wenige, dass es sich an sich schon lohnen könnte, darüber zu berichten. Aber gut, regionale Einzelfälle, ne? Ja, also die sind auch... Es kann glücklich sein, dass es noch die Ausnahme ist, dass jemand in unserem Land ermordet wird. Ne? Mehr als eine Person am Tag, ja. Denk mal an Chicago. Wie viele Leute werden da jeden Tag umgebracht? Ja. Ja, und hier war ein versuchter Mord mit einem Messer, das war in Hannover und da gab es jetzt hier, oder gibt es jetzt das laufende Verfahren und hier wird jetzt aus dem Protokoll zitiert, der Beschuldigte kennt es aus seiner Kultur so, dass Konflikte mit dem Messer ausgetragen werden. Er beschreibt die regionalen Bräuche wie folgt, wird man beleidigt, darf man zustechen, in schweren Fällen darf man die Person töten. Und er führt aus, dass sein Verhalten nach den religiösen Anforderungen nicht zu beanstanden war und begreift nicht, weshalb er in Haft sitzen muss. Alle Kulturen sind gleich. Fällt mir dazu noch ein. Das greift halt auf den rechtlichen Grundsatz, dass halt ein Vorsatz da sein muss, damit halt eine Straftat geahndet werden kann. Und ja, es gibt ja mittlerweile auch Rechtsgebiete, wo ein Vorsatz nicht unbedingt notwendig sein muss, dass eine Straftat geahndet werden kann. Gut, in Deutschland ist das noch die extreme Ausnahme, aber im Ausland greift das ja immer mehr um sich. Ja, ich sag nur Count Dankula, ne? Ja, in dem Fall kann man jetzt nicht mehr von fahrlässig sprechen oder so. Hier einfach nochmal die Story von der Jesidin. Ich fand es einfach schickig, dass sie ja halt ihren Sklavenhändler in Deutschland wiedererkennt und dass halt dem Zentralrat der Jesiden Hinweise vorliegen von verschiedenen Leuten, dass halt es sich um diesen Mann, um einen Sklavenhändler haltet und ja, wir halt ja Ermittlungen vorankommen und das ist einfach nur schickig. Also, ja, scheiße. Ich weiß nicht, ob sie verkauft. Also. Hatten, aber die hat ja auch ein ziemlich reißerisches Video im Internet. Also ein reißerisches Interview mit einer Presseperson im Internet ist ja kursiert, wo die Dame halt ja im Irak interviewt wurde. Also in dem Land, wo sie von wo sie geflohen ist, wo sie hin zurückgekehrt ist, weil das Land, nachdem sie geflohen ist, für sie weniger sicher erschien als ja der Irak. Das Herkunftsland, hä? Ja. Spanien schiebt 116 Migranten direkt aus Ceuta, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, wieder ab. Ceuta. Ceuta, oh Gott. das ist genauso wie mit chinesischer Geschichte, ich kann mir keinen einzigen Namen merken. Ceuta. Okay, und auf jeden Fall aus Ceuta wurden 116 Migranten abgeschoben und daraufhin wurde im örtlichen Flüchtlingslager sind ein Haufen Leute abgehauen. Es ist zurzeit überbelegt. Die dürfen das Flüchtlingslager verlassen, allerdings nicht die Stadt. Und ja, ich bin mal gespannt, ob Spanien dann sich dazu bereit erklärt, normale Migration halt zuzulassen und aber halt illegale Migration halt konsequent verhindert. Also. Das ist interessant. An dem Fall ist, dass die Rechtsgrundlage ein Abkommen mit Marokko über die Rücknahme ist, das es seit den 90er Jahren gibt, das aber halt nicht eingesetzt wurde. Und ist ja auch ziemlich bezeichnend, dass die Spanier, die vor ein paar Wochen noch als die Retter gefeiert wurden und dass die sozialistische Regierung da jetzt dann für die Menschen irgendwie da ist, die, als sie die Aquarius aufgenommen haben etc. pp., dass die jetzt aber auf der anderen Seite sagen, nee, also wir haben gemerkt, das ist nicht so eine gute Idee, wenn wir uns einfach überrennen lassen. Hm. Ich habe im Spiegel aber auch geschrieben, dass die Spanier da so ein bisschen uneinheitlichen Stil fahren, dass es schwierig ist sozusagen für die Leute zu verstehen. Also ich finde... Ich meine, Spanien nutzt ja auch die illegalen Einwanderer als Erntehelfer. Und ja, ich meine, da werden halt auch so reißerische Begriffe wie Sklavenarbeiter benutzt. Ja, wenn man sich die Arbeitsverhältnisse da anguckt, 12-Stunden-Schichten bei 50 Grad. Ja, okay, vielleicht kann man das so bezeichnen, ja. Reißerisch halt, ne? Und dieses Abkommen, das hat auch einen Hintergrund im Mittelmeerabkommen, was der Ebel letzte Woche eingereicht hatte. Ja, die Mittelmeerunion, das meine ich. Was ich halt sagen möchte zu der Sache ist, ich finde, Spanien hat jedes Recht, Menschen auszuweisen, die ihr Eindringen ins Land erzwungen haben, mit Gewalt, mit hier dieses wieder mal dieses Brandkalk werfen und Fäkalien werfen und ja, Polizisten das war ja, verletzen. Das war ja auch vor ein paar Wochen das Thema. Das ist halt, da haben halt Leute sich koordiniert auch den Grenzzaun gestürmt, teilweise mit improvisierten Flammenwerfern und Säurekanonen und so Sachen. Ich glaube, das hat man auch. Ja, Säure gab es aber hier auch. Also das waren neue... Diese Leute, die halt nachweislich so in das Territorium eingedrungen sind, die haben ja an sich den Status, weil die auf dem Staatsgebiet sind, aber die wurden halt deswegen auf der Grundlage von diesem seit 1992 getroffenen Abkommen abgeschoben. Also ja, ist doch vollkommen richtig so. Ja. Also das, wenn wir nicht mal die Leute direkt postwendend wieder rausschmeißen, die sich mit Gewalt Eintritt verschaffen. Mit Erzkalk, was? Also das Ding also, ist doch auch, guck mal, wenn du Teil einer Gesellschaft werden möchtest, dann kann die Beziehung doch nicht damit anfangen, dass du mit einer Lüge herkommst, dass du dich nicht rechtmäßig anbietest. Ja, so, oder mit Gewalt, ne? Ja, also wie soll denn da ein harmonisches eine harmonische Beziehung mit der neuen Gesellschaft, in die du dich integrieren möchtest, wie soll das denn zustande kommen? Also ich hatte das ja auch schon mal angesprochen, dass ich die ganze Sache ein bisschen seltsam fand, weil es halt so eine koordinierte Grenzstürmaktionen mit improvisierten Waffen in dieser Größenordnung vorher noch nicht gegeben hat. Ja, also ich steig da immer noch nicht durch, aber ich finde das Ganze sehr, sehr seltsam. Ja. Mansur, das ist ein Jahrhundertfehler. Ja, Ahmed Mansur, was hat er gesagt? Oh, ist das vom Mammon? Der war, glaube ich, kurz AFK. Jetzt stellen wir das kurz zurück. Ja, das war vom Mammon. Okay. Das war, glaube ich, auch vom Mammon. Und das war auch vom Mammon. Das war nicht vom Mammon. Ah, das Interview mit Sammy Deluxe, das war von mir. Achso, okay. Ich habe das nur rausgesucht, weil er dort davon geredet hat, dass die Echo-Abschaffung damit zu tun hat, dass es in Deutschland so eine starke jüdische Lobby gibt. Was ich eine sehr interessante Ausdrucksweise von Herrn Sammy Deluxe fand. Also so irgendwie, keine Ahnung, die gute alte Zeit, wo die Lobby nicht so stark war. Nein, also ich finde es halt heftig. Ich hatte das auch gesehen, weil das dieser Henning Vogts, oder wie der heißt, der hat das schon irgendwie verteilt. Auch so ein Journalisten-Heini. Und da hatte ich aber aus dem Zusammenhang gelesen, dass er meinte, dass ja im Rap halt ständig irgendwelche Kontroversen sind, wo sich normalerweise Leute nicht so drüber aufregen, nur das wäre zu weit wegen der Lobby. Und ja, also ich meine, es gibt halt schon diesen Zentralrat, der sich da gerne mal beschwert, ne, und auch teilweise nachvollziehbar, teilweise weniger nachvollziehbar den Leuten halt unterstellt, dass sie da irgendwie niedrige Motive haben, wenn sie sich über bestimmte Geflogenheiten oder bestimmte Personen halt eben aufregen. Es gibt sicherlich alles, ne. Also das fand ich jetzt auf jeden Fall nicht so eine zu beanstandende Aussage jetzt von dem Sammy Deluxe in dem Zusammenhang. Also der ist jetzt nicht so ein Reichsbürger wie der Xavier Naidoo, ja? Ich glaube nicht, nee, weiß ich nicht. Eine Seidenstraße für den Balkan. China kauft sich in Südosteuropa ein. Nirgendwo sonst zeigt sich das so stark wie in Serbien. Peking stellt Milliarden für den Bau von Brücken, Autobahnen und Kraftwerken zur Verfügung. Welche politischen Folgen hat das? Das ist so ein mittellanger Artikel, der eigentlich ganz gut sozusagen die Situation in Serbien beleuchtet, weil ja China baut ja ihre Seidenstraße, Silk Road oder auch Iron Silk Road, wie sie manchmal genannt wird. One Belt, One Road. Ja, One Belt, One Road Initiative. Und es ist auf jeden Fall ein lesenswerter Artikel, weil er halt speziell auf dem Balkan sich die Situation anschaut, auch wenn er jetzt hier direkt eher halt sich auf Serbien bezogen wird. Also generell sind jetzt die Investitionen der EU halt in der Region weitaus höher wie die von China, aber trotzdem ist halt nicht zu unterschätzen, was da so passiert, und es ist auf jeden Fall lesenswert. Und den Artikel habe ich auch von einem Zuschauer empfohlen bekommen, allerdings ist mir der Name mittlerweile entfallen, es tut mir leid. Ja, lieben Gruß an alle lieben Zuhörer, die uns Links empfehlen an der Stelle. Und zum One Belt, One Road Projekt noch. Ja, das ist ein sehr bemerkenswertes Infrastrukturprojekt, was, ich glaube, 50 Länder umfasst, mit einem Investitionsvolumen von 900 Milliarden US-Dollar äquivalent, was das größte Infrastrukturprojekt ist seit dem Zweiten Weltkrieg. Und generell geht es darum, dass halt China einerseits die Seewege ausbauen will und andererseits ein Schienennetz ausbauen will, das halt einerseits Infrastrukturinvestitionen gegenüber Freihandelsabkommen mit den jeweiligen Transitländern vorsieht, dass halt China nach Europa die Sachen auf dem Schienenweg liefern kann, ohne irgendwelche Tarife. Was ein interessantes Projekt ist. Und da kann man sich ja denken, dass so andere Exportländer vielleicht so ein bisschen was dagegen haben. Ne? Eventuell. Südafrika ruft zur Übergabe von 300.000 Waffen auf, und da in Südafrika zurzeit auch über Landreform debattiert wird, die noch nicht finalisiert ist, aber wo es zurzeit jetzt auch nicht danach aussieht, dass es halt, ja, dass dieser politischen Unternehmung der Dampf ausgehen wird, ist es halt interessant, dass du auf der einen Seite die Waffen einziehst und auf der anderen Seite eine Landreform anstrebst, bei denen Menschen enteignet werden. Und ja, der Artikel geht darauf ein. Ja, hier wurden zwei iranische Spione verhaftet, angeklagt. Und es ist relativ interessant, was die denn hier auf US-amerikanischen Boden gemacht haben. Und der Iran hat ja ein bisschen so Probleme mit Geld. Es ist fraglich, inwieweit das denn jetzt so richtig wichtig war, weil scheinbar muss es wichtig sein, weil es halt mit den Außendevisen nicht so gut ist für Iran. Und natürlich hat halt dieses Clarion Project natürlich auch seine Agenda und seine Biases. Allerdings fand ich das eine ganz interessante Nachricht, die man sich in der Ruhe durchlesen kann. So, ja. Eine Frau in Indonesien, das muslimisch bevölkerungsreichste Land der Erde, wird zu 18 Monaten Haft verurteilt. Und die gute Frau ist eine gebürtige Chinesin und sie hatte sich, wann war das noch, vor vielen, vielen Jahren beschwert, dass, vor vielen, vielen Jahren, 2016, mein Gehirn, es tut mir leid, beschwert, dass eben eine Moschee zu laut ist und daraufhin sind halt Unruhen ausgebrochen und man hat 14 buddhistische Tempel zerstört und dafür kommt sie jetzt 18 Monate ins Gefängnis und generell sind halt in Indonesien Verurteilungen wegen Blasphemie ziemlich am Steigen und in der Regel enden die Anklagen für Blasphemie also sehr, sehr oft halt eben mit der Feststellung der Schuld. Und was sind die denn halt Christen oder was? Mehrheitlich muslimisch bevölkerungsreichste Land der Erde. Und ja, es ist eine ungute Entwicklung vor Ort. Also. Saudi-Arabien hat finanzielle leichte Probleme. Ja, und derzeit wollen sie ihre Ölfirma halt verkaufen. Und es hapert da ein bisschen und jetzt fragen sie nach einem 12 Milliarden Kredit. Und das ist interessant, weil bei Saudi-Arabien steht es so ein bisschen am Horizont, dass wenn bestimmte Reformen, die sie gerade anstreben, wenn die nicht durchgehen, sehe ich persönlich die Uhr auf Bürgerkrieg vor Ort. Und auch wenn es Saudi-Arabien ist, würde ich das denen nicht wünschen. Und ist es auf jeden Fall interessant. Also, ja. China. Der Mansur. Der Mansur hat gesagt, der größte Fehler des Jahrhunderts wäre, die islamistischen Prediger in Deutschland zuzulassen und die womöglich auch noch auf Schüler loszulassen oder sowas. Und das sagt er im Deutschlandfunk, das würde ich doch mal verbreitet haben, weil wahrscheinlich hat er da recht, ne? Und wer soll das wissen, wenn nicht er? Dass die Verbände die Aufgabe übernehmen, Flüchtlinge zu integrieren. Ja, dafür sind die nicht geeignet, behauptet er. Eigentlich trugen sie eine Verantwortung dafür, dass in den letzten Jahrzehnten Parallelgesellschaften entstanden seien. Er finde es fatal, so Mansur, dass diese Menschen nun Neuankommende integrieren wollten. Ja. Und ist mir auch nicht so richtig viel zu eingefallen, von daher. Allgemein kann man sagen, dass Sümansur ein Ehrenmann ist. Der hat's drauf. Ja, und das fand ich auch eine ganz witzige Meldung hier. Die Hessen haben tatsächlich in ihrer Landesverfassung noch die Todesstrafe drinstehen. Da steht irgendwie noch sowas drin wie der Landesvater entscheidet im Zweifel über die Todesstrafe. Da Bundesrecht aber eben Landesrecht wohl bricht, ist das nicht mehr relevant gewesen jetzt die letzten Jahrzehnte. Und jetzt soll wohl die Bevölkerung über eine neue Landesverfassung abstimmen und dabei natürlich auch die Todesstrafe abschaffen. Ja, alleine, dass die Bevölkerung jetzt über die Verfassung abstimmen soll, ist eigentlich auch ganz interessant, habe ich gar nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, von euch vielleicht jemand, aber ja, das ist ein deutsches Thema sozusagen, ne? Verfassungsabstimmung. Und in Hessen machen sie es schon mal. Ja, die Todesstrafe werden sie wohl abschaffen, denke ich mal. Also ich bin ja wahlberechtigt, also ich werde nicht dafür stimmen. Das ist Tradition hier und da sollen sich die anderen mal integrieren, finde ich. Wir müssen das nicht alles abschaffen, nur weil ihr das alles abgeschafft habt. Irgendeiner muss im Zweifelsfall das letzte Wort haben, finde ich auch. Ne? China hat 115 neue Flughäfen gebaut in den letzten 25 Jahren. Und 115 Flughäfen gebaut in den letzten 25 Jahren und hat damit jetzt 210 Flughäfen. Und ich finde es halt interessant, weil das kommunistische Berlin nicht mal mehr einen gebaut bekommt. Ja, das war's auch schon. Ja, dafür haben die einen tollen Parkplatz. Einen riesen Parkplatz. Also ähnlich so wie auch von Somalia oder von Senegal gelesen, dass die auch einen Flugplatz fertig gekriegt hätten, im Gegensatz zu den Berlinern. Das ist gut. Ist halt Berlin. Gott strafe Berlin. Ja, der Artikel, der lädt irgendwie nicht so ganz gut. Das hat mit dem Archiv zu tun. Hier geht es ganz kurz um die ganze Trump-Paul Manafort-Angelegenheit. Die ja einfach nur ein kleiner Blick nach Amerika, dass sich ja alle Leute freuen, so, oh ja, dem Donald Trump wird jetzt nachgewiesen, dass er doch irgendwie mit Russland irgendwie irgendwas gemacht hat. Und ja, selbst die New York Times kommt nicht zu dem Schluss, dass es tatsächlich so ist, sondern dass es halt nur Sachen sind, die vielleicht irgendwelche bedenklichen Wahlkampffinanzierungssachen sind. Aber das ist alles nicht neu. Das hatten mehr oder weniger alle Präsidentschaftskandidaten in den letzten Jahrzehnten. Und ja, aber ne, Paul Manafort wird ja so gehandelt, als wäre der Typ, der Trump zu Fall bringen würde. Ja, sollte man etwas mit Vorsicht genießen. Ich versuche nochmal einen Link herzustellen, den auch jeder lesen kann. Mehr gibt es eigentlich dazu auch gar nicht zu sagen. Ist ja langsame Sommerzeit, ne? Oh, ich muss Fahrt aufnehmen. Achso. Ja, und hier geht es nochmal um Trump und Cohen. Cohen war ja einer der Anwälte von Donald Trump, bevor er Präsident wurde. Und der Cohen gilt halt als sogenannter Fixer. Und ein Fixer ist ja im Endeffekt eine Person, die, ja, da muss man schon fast ins Mafia-Niveau absteigen. Ja, und ich meine, ja, Donald Trump ist halt, er ist halt ein Immobilienmagnat aus New York, ja, und da kann man ihm eine gewisse Nähe oder gewisse Methodiken, die halt dem naheliegen, ja auch unterstellen, aber... So what you're saying is, all New Yorkers are criminals. Ja gut, ich meine, if you can do it in New York, you can do it anywhere, ne? Da gibt's ja so einen Spruch. Ja, aber der Michael Cohen ist halt im Endeffekt ein Fixer gewesen vom Donald Trump und hier geht es halt wieder um die ganze Sache mit Stormy Daniels, dass der Donald Trump halt ja mit der Stormy Daniels ja Sex gehabt hat und dann haben die eine NDA unterschrieben und der Michael Cohen, weil halt der Fixer vom Donald Trump war, hat das hinter den Kulissen geregelt und es besteht jetzt halt die Frage, wusste der Donald Trump, dass es passiert ist oder hat er das einfach nur so gemacht im Hintergrund, weil er halt der Fixer von ihm war? Und jetzt hat der Cohen halt die Aussage getätigt, ja, der Donald Trump wusste davon und weil das kurz vorm Wahlkampf war und das über $2,700 liegt, was die Grenze ist für private Wahlkampffinanzierungszuschüsse, die nicht deklariert werden müssen, wäre das halt ein Riesenskandal und bla. Und genauso wie der vorige New York Times Artikel, das ist nichts, was nicht alle Präsidentschaftskandidaten vor dem schon gemacht hatten, in der einen oder anderen Form. Interessant, einfach durchlesen. Ja, und das ist ja ein NPR. NPR ist ja quasi das, was öffentlich-rechtlichem Rundfunk in Amerika am nächsten kommt, mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Und ein sogenannter Fact-Check in Anführungszeichen. Und ja, wie gesagt, wenn man es sich durchliest, merkt man, das ist keine Sache, die den Trump zu Fall bringen wird, auch wenn das jetzt extrem gefeiert wird in amerikanischen Medien von gewisser Seite. Ja, so viel dazu. Das hier fand ich, das bin ich auch wieder durch Zufall über irgendeinen Twitter-Link drauf gestolpert. Es gibt eine antipsychiatrische Bewegung, das war mir bisher nicht so klar. Ja, doch, die gibt's und die hat viele Inspirationen von Michel Foucault über Madness and Civilization gesammelt. Gab es auch einen großen Kongress 2001 oder 2006 in Deutschland, aber ja. Also ich war ein bisschen verstört, muss ich sagen, nach dem Artikel. Hier werden Psychiatrien mit Knästen gleichgesetzt. Und natürlich ist das alles ganz schlimmes Othering, was man den Menschen antut und so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie wir eine Gesellschaft ohne eine Einrichtung wie Psychiatrie im Gleichgewicht halten können. Das Problem sind, glaube ich, häufig die Methoden. Dass die Leute die Methoden irgendwie anprangern. Und, also, das methodenmäßig. Ist nicht mal unberechtigt. Also, es wird doch gerne fixiert und so. Ja, aber das Ding ist halt auch, wenn du gewalttätig bist und das Personal und Mitpatienten schlagen tust und du dann fixiert wirst, während man dir Beruhigungsmittel gibt und man dich losbindet, ja, sobald die Mittel anfangen zu wirken, so, ne? Was so der Standardvorgang in der Psychiatrie ist. Ja, man kann dann auch eine Zelle sperren, ne? Ja, aber die Zelle, die kommt erst, nachdem du dreimal Menschen geschlagen hast in deinem Umfeld, was halt auch so, also ich möchte nicht sagen, dass es nicht auch Fälle gibt, die richtig scheiße sind, aber mein Punkt ist, wenn jemand psychotisch ist und wirklich stark verwirrt ist und dann um sich schlägt und dann zu sagen, das ist aber böse, wenn man denen da Medikamente gibt, da bin ich halt eher so auf der Linie, wo ich sage, ja, wenn du dieser Person keine Medikamente geben würdest, würde sie nach einer Weile sterben. 40% der schizophrenen Menschen, die psychotisch werden, sterben durch eine Autoimmunreaktion, die von der Psychose ausgelöst wird, wenn sie nicht behandelt werden. Und bei ernsthaften Erkrankungen dann sagen, das ist alles nur Othering? Nein. Nee, natürlich nicht. Nein. Also, anekdotische Erfahrung, wegen anekdotischer Evidenz von einer Frau, die irgendwie in die Psychiatrie gekommen ist und dann nicht mehr lebend rauskam, ganz einfach. Oh. Und dann habe ich mit jemandem gesprochen, der sich da auskannte und da auch schon gearbeitet hat und der meinte oder die meinte, das sei jetzt nicht wirklich ein Wunder für sie. Und das finde ich dann schon ein bisschen irgendwie krass so. Das kann, also eine Psychiatrie ist eigentlich nicht lebensgefährlich, dachte ich, ne? Ich möchte kurz was vorlesen aus dem Artikel. Abschnitt 2, für mehr Unwissenschaftlichkeit. Ein weiterer radikaler Schritt, der selbst in der Postmoderne vielen noch zu schmerzhaft scheint, ist das Hinterfragen von Wissenschaft. Es ist einfach, Menschen in eine Schublade zu stecken, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse dafür breite Trampelpfade liefern. Burnout, Borderline, Persönlichkeitsstörung. Wir tun so, als wenn diese abgegrenzten Diagnoseraster in ihrer Natürlichkeit schon immer bestanden und als Krankheitsbild zu dem menschlichen Sein gehören. Was ein Mensch ist und wie dieser sich zu verhalten hat, wurde über Jahrhunderte von Menschen durch Kultur und Sozialstrukturen entworfen. Die menschliche Erfahrung oder das, was wir für einen gesunden Menschen halten, ist letztlich nur eins, ein Konstrukt. Schwere Zeiten und verrückte Lebensabschnitte können auch ohne ein künstliches Krankheitsbild ernst genommen und aufgefangen werden. Werfen wir einen Blick auf die Kämpfe von Transaktivistinnen, kristallisiert sich der Unterdrückungsgeist von wissenschaftlichen Konstrukten bitter heraus. Das zweigeschlechtliche System ist genauso konstruiert. Empörte Antifeministinnen greifen sofort in ihre alte Schulmappe, um ihr Biologiebuch aus der 8. Klasse zu zücken. Was? Aber hier steht es schwarz auf weiß, es gibt nur zwei Geschlechter, bla bla bla. unkritisch werden runtergebrochene und veraltete Erkenntnisse gegen reale Lebensrealitäten von tausenden Menschen gestellt. Das ist nicht nur absurd und ermüdend. Das unkritische Herunterlabern vom Wahrheitsmonopol der Wissenschaft ist gefährlich. So viel dazu. Ja, wie gesagt, gefährlich ist auch eine unbehandelte Psychose, die im Tod enden kann. Also ohne, dass jetzt die verwirrte Person sich irgendwo runterstürzt, sondern einfach nur psychotisch ist und Fernseh guckt und so. Man kann daran sterben. Also nur weil du irgendwie LBGT bist oder so, bist du auch nicht aufgenommen in der Psychiatrie. Nicht, dass ich wüsste. Man muss schon lange nicht mehr. Gefährdend sein, mindestens gefährdend sein. Ja. Und das Ding ist auch, da schwingt halt der soziolinguistische Konstruktivismus raus und halt der Foucault, der halt mit Madness and Civilization davon redet, dass er verrückt sein, nur ein bisschen anders sein ist. Ich möchte auch, dass die Leute ihren Spleen haben können. Und ich bin jetzt auch nicht total aus dem Häuschen, wenn sich in der Öffentlichkeit mal jemand anders verhält. Aber mit der Idee ankommen, dass allen in der Psychiatrie Unrecht angetan wird, während denen dort geholfen wird, ist schon, finde ich, richtig ekelhaft. Weil Menschen sterben, die keine richtige Hilfe bekommen, wenn sie psychisch krank sind. Und jetzt auch eine Borderline-Diagnose, die dein persönliches Leben und dein Umfeld ruiniert. Ja, wenn du die Chance hast, das mal behandelt zu bekommen, ja, wow, und das soll die Menschen kaputt machen. Also richtigen Wut bekomme ich da, aber so eine Wut, wo ich ruhig werde, wenn ich sowas höre. Antipsychiatriebewegung, meine Fresse. Ja, auf jeden Fall muss der Brinkbäumer gehen. Brinkbäumer. Chefredakteur vom Spiegel. Ja, ist eine Meldung, ne? Dass der Chefredakteur mal wieder wechseln muss. Gemunkelt würde schon länger darüber. Heißt es in der über die Absetzung. Nun ist es soweit. Er hat von jetzt seinen Posten. Ein Nachfolger gibt es schon. Weiß ich jetzt gar nicht, welcher wird. Steffen Klusmann zurzeit Chefredakteur vom Manager Magazin mit der Nachfolger. Ein Schleudersitz, die Spiegel-Chefredaktion. Ja, also für mich wird der Typ auf jeden Fall in Erinnerung bleiben als derjenige, der Margarete Stokowski da irgendwie auf den, oder diese ganzen Verrückten da irgendwie in dieser Kolumnenspalte da irgendwie zusammengetrieben hat. Manager-Magazin finde ich jetzt auch nicht irgendwie toll. Mal gucken, ob der da besser macht. Vielleicht ein bisschen wirtschaftslastiger oder so. Ich weiß. David Horowitz wurde vom SPLC als Hate Group gebrandmarkt. Das ist ein Think Tank. Und David Horowitz, ja, ist halt sehr konservativ. Ich habe auch ein Buch von ihm gelesen und das ist jetzt irgendwie nicht so mein Geschmack. So ein paar gute Ideen hat er auf jeden Fall. Er war auch mal, was war es, 2005 oder 2006 hat er mal die USLA Dirty 30 Liste angeführt, wo er sozusagen halt 30 linksextreme Professoren auf eine Liste draufgepackt hat. Kann man jetzt auch irgendwie einen Kopf drüber schütteln oder es feiern, ich weiß auch nicht, aber sozusagen, dass seinem Think Tank jetzt das entzogen wird, irgendwie mit Mastercard und Visa irgendwie, also Geld zu empfangen, halte ich für wirklich sehr, sehr, sehr fragwürdig. Also das ist eine Scheißentwicklung an den USA. Also in Sachen Meinungsfreiheit dann mit so Aktionen anzukommen. Also. Ja, hier eine Studie suggests that Google collects more consumer data than users think way more. Und wer hätte es gedacht, wenn du im Inkognito-Modus in Google dich anmeldest, dann wird die Suche, die du vorher gesucht hast, deinem Profil bei Google hinzugefügt. Und wenn du dich nicht anmeldest, dann nicht. Und das ist jetzt der große News-Wert, wo ich mich manchmal frage, ob die Leute gar nichts über Technik wissen, die das Internet benutzen. Aber ja. Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr langer Facebook-Artikel. Ich muss da jetzt ein bisschen durchhasten, weil ich ein bisschen unter Zeitdruck bin. Es geht im Endeffekt um Facebook und die Angestellten bei Facebook, die ja mittlerweile mehrere tausend in verschiedenen Ländern zählen, die nichts anderes tun, als ja die ganzen Posts zu überprüfen, was da drin steht. Und ja, das ist mal ein Bericht eines Holländers. Das ist auch ein Artikel von The Volkskrant, übersetzt auf Deutsch. Ja, vielen Dank an den User, der mir geholfen hat, das zu übersetzen. Beziehungsweise das zu archivieren bei Just Pasted. Den Link, den packe ich später nochmal in die Kommentare zum Originalartikel. Ja, es ist ein sehr langer Artikel, der ist teilweise sehr hart zu lesen und wenn man es zusammenfassen sollte, geht es im Endeffekt darum, dass halt ja, Leute mit bestimmten Sprachkenntnissen über Zeitarbeitsfirmen oder über andere Servicegesellschaften von Facebook engagiert werden, dann irgendwann mitbekommen, ach ja, wir arbeiten für Facebook. Und ja, ein kleiner Einblick, wie Facebook bestimmte Sachen einschätzt, wie das Flagging-System von Facebook funktioniert und ja, auch teilweise, was das für harte psychologische Folgen für die Leute hat, die das kontrollieren müssen, weil die halt wirklich, ja, ich sag jetzt mal ein harmloseres Beispiel ist ein Kindervideo, irgendein Disney-Video, was auch immer, wo dann halt irgendwann zwischendurch, ja, so eine Hinrichtung gezeigt wird, um das halt zu verschleiern. Also es wird quasi ein Kindervideo hochgeladen und irgendwo in der Mitte sieht man dann halt, wie Leute umgebracht werden. Richtig rotten-mäßig, ja, oder halt auch Hardcore-Kinderpornos, die gefleckt wurden, oder halt irgendwelche Happy-Slapping-Sachen, irgendwelche Sachen, wo halt Leute absichtlich verletzt werden, um das als Shocking-Video hochzuladen und solche Sachen. Und ja, wie Facebook damit umgeht, ja, mit, ja, mit Service-Dienstleistungsgesellschaften, die die Sachen sichten müssen, nach gewissen Kriterien gewichten müssen. Ist das jetzt schon Aufruf zu Gewalt? Muss das wirklich gefleckt werden? Oder ja, ist das halt in dem Land, wo das halt präsentiert wird, doch gesetzlich konform und da können wir jetzt nichts machen. Das spielt halt in einerseits, ja, ist Facebook eine Plattform oder bearbeiten die Sachen jetzt schon so redaktionell, dass man sagen könnte, das ist gar keine Plattform mehr? Und die meisten Erfahrungsberichte, die in dem Artikel verwurstet werden, sind von 2016 und 17. Also ist das kein Thema, was jetzt ganz neu wäre. Ja, und ja, also es werden halt harte Sachen geschildert, dass der Herr, der halt hier hauptsächlich da seine eigene Erfahrung schildert, dass er halt gesagt hat, so ja, ist halt normal, ne? Man trifft sich so nach der Arbeit und dann werden halt erstmal die ganzen Medikamente eingeworfen, damit man überhaupt die Sachen verarbeiten kann. Ja, und man nimmt sich auch mal ganz gerne eine Flasche Wein mit auf die Arbeit, um durch den Tag zu kommen und solche Sachen. Ja, also der Artikel sollte ein bisschen mehr gewürdigt werden, aber wie gesagt, lest ihn euch wirklich durch. Ist etwas komisch übersetzt, weil es halt aus dem Holländischen ins Deutsche ist, aber man versteht, worum es geht. Und ja, das ist halt, wir wissen ja alle, dass halt sehr viele Videos hochgeladen werden, die sehr fragwürdigen Charakter haben, wo halt Leute umgebracht werden, wo Leute gefoltert werden, wo halt, ja, kinderpornografisches Material oder sonst was verwendet wird. Und ja, wenn man sich halt anguckt, was für, also das zeigt einfach mal den industriellen Charakter, den halt diese ganze Flagging-Sache hat im Hintergrund, wo man bei Sachen, wo man wirklich sagen kann, okay, das sollte wirklich gesperrt werden, das sollte nicht öffentlich im Internet sichtbar sein. Wir verwenden ja sehr viel Zeit auf Hate-Speech-Sachen und andere Sachen, wo man halt sagt, okay, das ist Einschätzungssache, wird das jetzt zu hart angelegt, wird da aufgrund von politischen Sachen zensiert. Hier geht es halt wirklich um, ja, hier geht es ums Eingemachte und auf jeden Fall Warnung, kein schöner Artikel. Aber wenn ihr euch wirklich mit der Realität ein bisschen auseinandersetzen wollt, schaut euch das an. Ich hatte ja schon erwähnt, dass Facebook anstrebt, unter anderem mit solchen Methodiken, nicht nur für Facebook, sondern auch für andere Social-Media-Plattformen quasi einen Service bereitzustellen, um solche Sachen zu flaggen und im Zweifelsfall zu zensieren. und wie gesagt, in dem Sinne ist Zensur teilweise sogar gerechtfertigt, ja, wenn wir über irgendwelche Videos reden, wo halt wirklich Leute umgebracht werden oder halt Vergewaltigungen absichtlich oder halt kinderpornografisches Material und so. Ja. Sehr unangenehme Erfahrungsbericht. Aber man sollte es zumindest mal gelesen haben, ne? Aber wie gesagt, da sind einige Details genannt, die wirklich sehr unappetitlich sind. Weiteres Facebook-Thema. Facebook hat ja gerade, ist ja auch gerade durch die Medien gegangen, weil die ein Kooperationsprojekt mit China starten, wo die halt bestimmte Zensurmechanismen, die für China im politischen Sinne korrekt sind, anwenden wollen, um auch den Markt sich erschließen zu können. Und ja, Facebook hat halt intern eine Art von Rating-Mechanismus eingeführt, wo man halt sagen kann, okay, ist das jetzt ein User, der viele Sachen postet, die der Wahrheit entsprechen, oder retweetet der halt nur in Anführungszeichen Fake News? Und da gibt es halt einen Wert, wie vertrauenswürdig die User sind. Zurzeit wird das nur intern benutzt, mal davon aus für irgendwelche Werbezwecke oder sowas, aber das ist ja im Endeffekt ein Mechanismus, wenn der einmal etabliert ist, dann kann der auch für andere Sachen benutzt werden, ja, und ich sag nur, Social Scoring System, Sesame Credit in China, alles kein guter Trend, ja. Wofür werden die Daten benutzt, die wir alle kostenlos ins Internet stellen? Und wird das vielleicht nicht irgendwann auch Konsequenzen für uns haben im Alltag? Ja, wir kommen immer näher an diese dystopische Realität. Hier haben wir einen Artikel über Jack Dorsey. Der ist ja der Chef von Twitter. Und ja, Twitter ist immer kontrovers. Ja, allein aufgrund der Art und Weise, wie die Plattform funktioniert, gibt es ja schon sehr viele verschiedene Studien, wo gesagt wird, ja, gerade Twitter regt dazu an, sich asozialer zu verhalten als normalerweise. Und das ist im Endeffekt eine Zusammenfassung eines Interviews mit Jack Dorsey, wo der bestimmte Themengebiete mal erörtert. Es ist jetzt nicht dieses typische Frage-Antwort, sondern das ist eine Zusammenfassung von dem Interview, wo halt gesagt wird, ja, zu dem und dem Themenpunkt hat Jack Dorsey das und das gesagt. Generell ist halt der Trend, dass er sagt, es macht gar keinen Sinn, irgendwelche Sachen zu löschen, die in der Vergangenheit gepostet wurden, selbst wenn die politisch nicht korrekt waren oder im damaligen Kontext politisch korrekt waren und mittlerweile nicht mehr politisch korrekt sind, sollten die weiterhin dagelassen werden, damit man aus den Fehlern der Vergangenheit lernen kann, was ja an sich ein sehr guter Ansatz ist. Das einfach nur mal als einen Einstiegspunkt, und da gab es halt noch zwei, drei andere Punkte. Ich kann es auch nur als Leseempfehlung geben jetzt. Ja, das hat mich als Hessen besonders gefreut. Nachdem der jetzige Ministerpräsident Bouffier angetreten ist, um nach dem Chaos mit Ypsilanti, Koch, Spendenaffäre und dem ganzen Irrsinn irgendwie da wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen, hat man angefangen, hochspekulative Derivate, Finanzpapiere zu kaufen und hat damit auf steigende Zinsen gewettet. Wir alle wissen, wie das gekommen ist insgesamt. Die Verluste liegen jetzt bei mehreren hundert Millionen Euro. Können aber noch deutlich steigen, bis die Laufzeit dieser Papiere vorbei ist. Darauf angesprochen, sagt der finanzpolitische Sprecher der Regierung, das sei damals erfolgt, damit man auch weiterhin die Finanzierung der Aufgaben des Landes sicherstellen könne. Hervorragend. Ne? Da bin ich beruhigt. Also, ich meine, warum spekulieren die überhaupt mit unserem Geld? Was soll das? Warum kann man das Geld, was einem andere Leute anvertrauen, damit man es verwaltet, nicht so anlegen? Konservativer vielleicht, mit weniger Rendite vielleicht, aber ohne dabei irgendwie auf irgendeinen Blödsinn zu wetten. Ich meine, ich könnte ja auch einfach sagen, okay, dann nehme ich das ganze Geld und spiele damit Lotto. Ja. Ich hoffe halt, dass was bei rauskommt. Schauen wir mal. Oder was? Ja, und Gleich weiter geht's hier. Hessen möchte 50 Millionen Euro für die Digitalisierung und so ausgeben gegen Funklöcher und so weiter. Was ich eigentlich interessant fand an dem Bericht ist, dass nach dem Digitalrat der Bundesregierung, der ja diese Woche schon seine Arbeit aufgenommen hat, will auch Hessen sich so einen Digitalrat gönnen. Und ich habe halt gelacht, weil ich einige der Mitglieder gesehen habe, weil die Lochis als Streiter für bessere Digitalisierung, ich weiß nicht, wer den ins Gehirn geschissen hat in Wiesbaden. Eine andere Galionsfigur ist der ehemalige Forschungsminister Riesenhuber. Der Mann ist 82. Ja, und ja. Will doch, dass seine lustige Stimme im Gedächtnis. Also, ja, also nix sagt Digitalisierung so sehr wie ein Greis. Ja. Ich weiß nicht, was das soll. Die Lochis! Ach. Tja, die brauchen das Internet, sonst können die ihre Videos nicht monetarisieren. Zu den Derivaten von Hessen möchte ich noch eine Sache sagen, und zwar, ja, da geht es halt um sogenannte Zinsspekulationsderivate, und da geht es halt darum, dass gewisse Absicherungsgeschäfte im Haushalt getätigt wurden, um sich gegen steigende Zinsen abzusichern. Nun sind die Zinsen nicht gestiegen, was eine ganz andere Diskussion wäre. Und ja, zu dem Zeitpunkt, wo diese Derivate abgeschlossen wurden, war das gar nicht mal so dumm, das zu machen. Nur hat sich der Markt halt anders entwickelt, als es damals vorausgesehen wurde. Und wie gesagt, wie das Zinsniveau ist und ob das Zinsniveau so sein sollte, wie es derzeit ist, oder ob das nicht doch alles irgendwie seltsam ist, ist eine ganz andere Diskussion. Aber dass dem das jetzt so angelastet wird, dass halt diese Zinsabsicherungsgeschäfte so getätigt wurden, es hatte einen ganz anderen Charakter als sowas wie Cross-Border-Leasing-Verträge, die ja ganz anders vor ein paar Jahren durch die Medien gegangen sind, die wirklich spekulativen Charakter hatten oder einfach nur ja, Umtausch von Staatseigentum in ja, Verwaltungskosten und dadurch Senkung der laufenden Kosten und sowas. Das war wirklich spekulativ. Diese Zinsabsicherungsgeschäfte hatten tatsächlich mal einen Sinn, nur hat sich der Markt halt nicht so entwickelt, wie man es vorhergesagt hat. Hört sich jetzt sehr dämlich an, aber wie gesagt, man kann halt nicht in die Zukunft gucken. Ja, und dann du muss man vielleicht auch sagen, wenn man halt so ein Staatssekretär ist in einem Landesfinanzministerium, ja, dann ist man sogenanntes Dumb Money. Ja, Dump Money. Und ja, da muss man solche Absicherungsgeschäfte machen. So, hat sich halt nur anders entwickelt als prognostiziert. Die Frage ist der Umfang, ne? Muss man da so viel Geld reinstecken? Ja, wie gesagt, es sind halt Absicherungsgeschäfte, um einen langfristigen Geschäftsbetrieb aufrechterhalten zu können. Die meisten Verluste, die da ja auch entstanden sind, sind nur Buchverluste. Das heißt, es sind keine realisierten Verluste. Das heißt, es kann sich auch alles noch drehen. Und wir reden hier halt wirklich über Geschäfte, die über 20, 30 Jahre laufen. Also, ich bin ja der Erste, der warnen würde bei solchen Derivatgeschäften, aber gerade diese Geschäfte waren halt nicht das typische spekulative Derivatgeschäft, was man sonst so kennt, sondern das war noch die konservativste Variante der ganzen Angelegenheit. Aber das war's dazu. Die Welt der digitalen Zwillinge. Ja, die digitalen Zwillinge, das ist im Endeffekt unser digitales Abbild. Die Datenspuren, die wir im Internet hinterlassen, werden halt ja, perspektivisch von Unternehmen wie Krankenkassen und anderen Unternehmen aufgearbeitet, dass man quasi ein digitales Modell von uns erstellt. Und dieses Modell kann man dann halt, da kann man halt sagen, okay, nehmen wir mal den medizinischen Sektor. Ja, wenn man sagt, man hat gewisse Daten von einem, dann kann man ja sagen, okay, wenn er jetzt den Cholesterinwert hat, den Wert und den Wert, dann kann der sich statistisch in die und die und die Richtung entwickeln. Und da kann man schon, bevor die reale Person beispielsweise zum Arzt geht mit Beschwerden, voraussagen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, okay, da wäre vielleicht die und die Therapie in der Zukunft notwendig. Das hat natürlich auch einen Einfluss auf sowas wie Höhe der Krankenversicherung, die man zahlen muss, was alles noch Zukunftsmusik ist. Den Artikel fand ich besonders interessant, weil es gab gerade einen, ich weiß nicht, ob es Monitor war oder Frontal 21 oder irgendwie sowas anderes, wo quasi ein spekulativer Fall dargestellt wurde, wo ein fiktiver Krimineller quasi dargestellt wurde und anhand des digitalen Zwillings konnte der einer Straftat überführt werden, die anhand von normalen Fakten und normalen kriminalistischen Methoden nicht ermittelbar war. Ja, und da ging es wirklich um so Sachen wie, ich glaube, der Beispielsfall war, dass das war halt ein Drogendealer, der sich mit jemandem getroffen hat und dem Drogen übergeben hat und dann halt quasi, also es ist ein fiktiver Fall, sage ich nochmal, und dann hat er gesagt so, ja, aber ich bin zu dem Zeitpunkt gar nicht in meiner Wohnung gewesen und deswegen habe ich ein Alibi und deswegen kann mir das gar nicht nachgewiesen werden. Und in diesem fiktiven Fall wurde halt gesagt so, ja, okay, aber der Herr hat ja einen Kühlschrank und in dem Kühlschrank, der Kühlschrank überwacht ja, was halt für Sachen in dem Kühlschrank sind und in dem gewissen Zeitraum, der ermittlungstechnisch relevant ist, wurden 2 Flaschen Bier aus dem Kühlschrank entfernt. Deswegen war wohl jemand zu Hause, ja, und das Bett ist irgendwie elektronisch beheizt gewesen und dieser Heizer wurde vorgeheizt und das passiert nur kurz bevor sich jemand ins Bett legt und das ist ein anderes Indiz, dass die Person sich doch wirklich tatsächlich zu Hause befunden hat. Das halt nur wirklich als kleine Gedankenanregung, was für Datenspuren im Internet hinterlassen werden und wie das ja eventuell ermittlungstechnisch gegen einen verwandt werden kann in einem gewissen juristischen Kontext in der Zukunft. Oxytocin und Social Norms Reduce Xenophobia. Ja, das hatten wir schon mal, aber trotzdem gut. Bitte? Das hatten wir schon mal, aber trotzdem gut. Okay, das tut mir leid. Ja, dann fasse ich es kurz zusammen. Es geht darum, es wurde eine Studie gemacht mit, ich glaube, 50 Teilnehmern, was natürlich in Bonn, was natürlich nicht eine sehr große Erhebungsgruppe war. Und da wurde mehr oder weniger herausgefunden, dass, wenn Oxytocin den Probanden zugeführt wird, dann steigert sich die Bereitschaft, fremden Personen zu helfen. Allerdings steigert sich diese Bereitschaft nur, wenn es nicht schon eine Prädisposition gibt, dass diese Personen xenophobische Ansichten haben. Ja, heißt im Endeffekt gleiche Abstammung, Familienumkreis, Freundeskreis, da ist man eher freigebiger und bei fremden Leuten, also in dieser Studie auch halt Einwanderer oder Flüchtlinge, die werden weniger mit Spenden bedacht, aber wenn Oxytocin gegeben wird und man selber schon schon im eigenen Freundeskreis halt und Bekanntenkreis freigebiger ist, ist man auch diesem Personenkreis gegenüber freigebiger. Besonders interessant fand ich halt die Erkenntnis, dass halt hier gesagt wird, so ja, es ist einfach eine Grundeigenschaft des Menschen, dass halt der eigene Bekanntenkreis, der eigene Familienkreis, der eigene Stammeskreis, was auch immer, bevorzugt wird. Was ich halt eine sehr interessante Aussage finde, weil das wird ja nicht so oft genannt. Ja, dass es einfach evolutionsbiologisch so ist, dass wir Menschen so gestrickt sind. Ja, so nach dem Motto, unser Nächster ist uns halt näher als jemand, den wir nicht kennen. Das Ganze gibt es eigentlich auch auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, warum das hier auf Englisch archiviert ist. Da habe ich wahrscheinlich einfach falsch geklickt. Einfach mal durchlesen und der Ebel hat ja bestimmt schon sehr viel Intelligentes dazu gesagt. Ja? Auf jeden Fall. The interplay between cognitive ability, alcohol consumption and health characteristics. In dieser Studie hat man festgestellt, dass Menschen mit hoher kognitiver Fähigkeit öfters Alkohol trinken, allerdings in weniger schädlichem Ausmaß und deswegen weniger häufig von den Schäden von Alkohol betroffen sind. Und generell fand ich es hervorragend, dass bestätigt worden ist, dass man, wenn man klug ist, mehr trinkt. Und die Studie will damit sagen, dass Alkohol dich klug macht und hat bestätigt, dass die Drunk Master Race existiert. Und darauf einen kurzen. Noch kurz zur vorangegangenen Studie, Our Political Nature, The Evolutionary Origins of What Divides Us, bei Avi Tuschmann erklärt das auch sehr gut mit den tribalistischen Sozialstrukturen und wie sich prosoziales Verhalten in der Beziehung auswirkt. Also Avi Tuschmann, Our Political Nature, das ist ein sehr gutes Buch. Liebe, das war sehr schlau von dir, hast du getrunken? Ja. Und auf jeden Fall, Sex Differences in Aggression in Real World Settings, a Meta-Analytical Review. Das ist eine Metastudie, die halt sehr viele verschiedene Papers anguckt und hat festgestellt, dass direkte physische Aggression häufiger in Männern tritt und dass allerdings sozusagen die Wut selber genauso häufig in beiden Gruppen vorhanden ist und halt Frauen gerne halt psychische Gewalt ausüben und nicht unbedingt physische. Und ich fand das interessant. Also psychische Gewalt zur Rufschädigung und so Kram. Also ist eine interessante Studie, gerade auch, weil es eine Metastudie ist. Und Metastudien sind immer schön. Wie viel Meter ist die Studie lang? Mindestens 12. Das ist ein bisschen speziell. Ja, in dieser Studie geht es im Endeffekt um Trans. Ich weiß jetzt gar nicht, Transmänner oder Transfrauen, also Personen, die jetzt sich als Männer identifizieren, aber ursprünglich Frauen waren und teilweise halt auch Hormontherapie bekommen und was auch immer, aber trotzdem schwanger werden und Kinder bekommen. Und dass es da halt Probleme gibt, wenn die sich halt als Mann anmelden bei den Krankenversicherungen und die Krankenversicherungen dann halt Hürden aufbauen, dass die nicht so eine gute Versorgung bekommen wie Frauen, die sich halt als Frauen identifizieren und auch schwanger sind. Ja, das Ganze hat mich so an den Schwarzenegger-Film Junior erinnert, falls ihr euch noch daran erinnert. Das war ja damals der Hit, ja, so ein Mann ist schwanger, oh, das kann ja gar nicht sein. Ja, im Jahr 2018 gibt es eine Studie dazu. Die Erhebungsgrundlage hier ist auch phänomenal. 10 Testpersonen. 10. 1-0, 10. Haben wir schon lange für gesucht. Ja, tatsächlich. Ja, und die Conclusion ist halt, dass die Krankenversicherungen mehr auf die Leute eingehen müssen, damit die auch die Krankenversicherung bekommen und die Versorgung bekommen, die sie verdienen. Und ich meine, das stimmt ja auch. Ich meine, dass ob die sich jetzt als Mann oder als Frau bezeichnen, die sind schwanger und die haben medizinische Notwendigkeiten und da wird halt teilweise wirklich aufgrund von administrativen Hürden denen bestimmte Sachen werden nicht erstattet und da gibt es halt tatsächlich Probleme. Aber nochmal, wie gesagt, die Erhebung war 10 Testpersonen. Eine Studie mit 10 Testpersonen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Naja. Ja, hier ist ein kleines Pet-Peeve von mir. Ja, no pun intended. Hier geht es um Mondelez, ja, ehemals Nestle, ne? Und es geht um die kennen wir ja hier auch in Deutschland, die sehen ein bisschen anders aus in Deutschland, diese Kekse, die Tierformen haben. Ja, man sieht hier auf dem Bild eine Szene, wie sie natürlich in der freien Natur immer vorkommt, ne? Ein Löwe, ein Elefant, ein Zebra, eine Giraffe oder ein Gorilla, wie sie friedlich nebeneinander stehen. So ist das natürlich immer in der Natur. Früher ist es so gewesen, dass halt die Tiere in Käfigen gezeigt wurden im Rahmen einer Zirkusaktion. Und da gab es eine sehr erfolgreiche Medienkampagne von PETA, die halt im Endeffekt jetzt dafür gesorgt haben, dass Mondelez sagt, wir zeigen jetzt keine Tiere mehr in Käfigen. Und die fangen halt an bei diesen Barnum's Animals Crackers, die halt international sehr weit verbreitet sind. Wie gesagt, wir haben ja auch so Tiercracker, die, ne? Muss man mal drauf achten, ob die auch bald nicht mehr so abgebildet werden wie in der Vergangenheit. Tiercracker, Albino-Löwen. Virtual Signaling, wo man wirklich sagt, ja, schmecken die Kekse jetzt anders? Ja, geht es hier noch darum, dass vielleicht das nicht so ganz gesund ist, weil es zu viel Zucker hat oder so. Nee, nee, nee, darum geht es gar nicht mehr. Nur die Tiere dürfen nicht mehr in Käfigen gezeigt werden. Darum geht's. Das ist wichtiger als alles andere. Super. Das hier war ein Artikel, der schon etwas älter ist. Der ist von 2015. Und in diesem Artikel geht es um das Harvard-Debattier-Team, was sich gegen Prison-Inmates zur Wehr setzen durfte sozusagen. Also es ist ein Programm, was halt in New York in einem Maximum-Security-Prison den Leuten ermöglicht, einen Abschluss nachzuholen. Es sind 300 Teilnehmer pro Jahr, die zugelassen werden. Und von diesen 300 Teilnehmern werden auch nur 2% wieder in Gefängnis gebracht. Also, und generell ist halt die Quote, dass die Leute halt permanent da nicht kriminell sind, 68%. Also, dass 68% rückfällig werden. Und in der Debatte, in dem das Gefängnisteam sich bewiesen hat, ging es darum, dass sie gegen eine Position, für die sie eintreten, argumentieren müssen. Und es ging darum, dass in öffentlichen Schulen keine illegalen Immigranten unterrichtet werden sollen. Und diese Debatte haben sie gewonnen. Und ich fand das einen interessanten Artikel. Also, ja. Das war es auch schon. Also, das Ding ist halt auch, Rehabilitation ist halt auch immer so eine Sache. Also, ja. Ja, das waren die Weltraumaffen. War es nicht schön? Ja, ja. Ja. Bis nächste Woche. Denkt dran, die Wälder warten auf euren Besuch. Ja. Sonntags. Lasst euch nicht gendern oder soziolinguistisch konstruktivieren. Und geht in den Wald, da ist es schön kalt. Ja. Bin ich immer noch so laut eigentlich? Von Plato zur NATO! Hey, hey, ho, ho! Western Civilization, gotta go! Das kann ich unterschreiben.